So, heute ist Montag, der 29. Oktober 2018. Ich sitze im Studio, nicht ganz alleine, denn heute sind zwei Gäste bei mir. Einmal der Olaf und einmal der Superblast. Hallo, guten Abend. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja, fangen wir mal an, Superblast. Soll ich dich so nennen? Das wäre eigentlich von Vorteil, ja. Okay, gut, Superblast. Woher kommst du? Ich komme ursprünglich aus Heidelberg und bin ungefähr seit 2000 in Berlin. Heidelberg, Berlin, direkte Route oder gab es noch Zwischenrouten? In Karlsruhe habe ich nochmal zwischenzeitlich Design gemacht, und aber habe da nie gelebt, sondern praktisch nur, wie gesagt, als Zwischenroute. Okay. Olaf, woher kommst du denn? Geboren bin ich in Rendsburg, Schleswig-Holstein, dann mit 2 nach Flensburg gezogen und kurz an der Ostsee ein bisschen groß geworden, dann wiederum nach Holland gezogen mit meinen Eltern, die dort versetzt worden sind, dann nach Bonn, dort habe ich Abitur gemacht und in Düsseldorf schließlich studiert. Nach dem Diplom bin ich dann nach Amsterdam gegangen, wo ich mich selbstständig gemacht habe, und heute lebe ich seit knapp 23 Jahren in Berlin. Sehr schön. Superblast, wie siehst du aus? Das ist schwierig zu beschreiben, ich würde sagen blau. Wie kommt es? Weil das eine Farbe ist, mit der ich sehr viel arbeite, und dadurch bekommt die Arbeit und ich eine Verbindung sozusagen. Und du, Olaf, wie siehst du aus? Schwierig zu sagen. Ganz anders als meine Arbeit auf jeden Fall. Bedeutet? Dass ich das ganz gerne, dass ich das ganz interessant finde, dass meine Arbeit oft bei Leuten einen Eindruck hinterlässt, der vielleicht auch auf eine bestimmte, was weiß ich, Physiognomie oder Aussehen meines eigenen Charakters schließen lässt, was dann oft dazu führt, dass die Leute ganz überrascht sind, dass ich anders vielleicht auch aussehe. Aber ich glaube, das hat mehr damit zu tun, dass ich mich selbst als Person, als das, was ich bin, oder ich sag mal mein Äußeres, nicht unbedingt in meiner Arbeit widerspiegle. Superblast, wie schmeckst du? Wahrscheinlich ähnlich wie der Wein, den wir hier gerade trinken, so recht süßlich, aber mit so einer herben Note. Sehr interessant. Und Olaf, wie schmeckst du? Vielleicht sollte ich eher sagen, ich schmecke herb mit einer süßen Note. Du bist ja so ein herber Typ von da oben an der Küste, ne? Wie schmeckt man? Schmecken, ich finde, dass das Schmecken eine ganz interessante Sache ist. Wie ich jetzt schmecke, musst du alle mal fragen, die mir schon mal gekostet haben, aber ansonsten kann ich das schlecht für mich selbst beschreiben. Ich denke mir, dass ich auf jeden Fall auch in meinem Charakter und in allem so ein bisschen ein Mensch der Widersprüche bin. Also von daher würde ich sagen, süß-sauer oder irgend sowas in der Art. Herb-süß passt auch. Gut, kommen wir mal zum eigentlichen Thema, warum wir hier gemeinsam sitzen. Ihr habt beide was gemeinsam. Und ich glaube, man hört jetzt auch, ihr seid beide zwei unterschiedliche Typen. Und Superblast, was machst du? Das frage ich mich auch jeden Morgen, wenn ich aufwache. Wenn du jetzt nach der Arbeit fragst, bin ich ja hauptberuflich eigentlich Maler, Künstler, bin aber auch Grafikdesigner, bin Illustrator, Fotograf. So, die Liste könnte eigentlich gerade weitergehen. Mich interessieren so viele unterschiedliche Sachen, dass es immer schwierig ist, sich so auf eine Sache zu definieren. Also ich finde es komisch, wenn man sagt, ich bin nur das und das, aber das ist ja nur ein kleiner Bruchteil von dem, was man eigentlich ist. Und von daher fällt mir das eher schwierig zu sagen, was genau mich jetzt ausmacht. Was bist du heute hier im Podcast? Hier bin ich als Maler. Okay. Olaf, was machst du denn? Ich bin Illustrator und Maler. Ich bin heute jetzt auch mal, sage ich mal, als Illustrator und Maler hier. Das ist das Thema, das finde ich interessanter. Ob das jetzt mich ausmacht, ist die zweite Frage. Natürlich ist immer, wer künstlerisch tätig ist, bringt auch seine eigene Persönlichkeit mit in die Kunst. Das ist eine ganze, dann ist da so viel, was man da noch irgendwie charakterisieren könnte. Aber ich glaube, grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, im Gegensatz zu Superblast, würde ich mich tatsächlich als Maler und Illustrator bezeichnen. Und weitere, sage ich mal, kreative Aspekte stehen da nicht auf der Liste. Gut, ihr beiden. Wir haben uns hier zusammen in den Podcast eingefunden, weil es heute um Kunst geht. Ein ganz spannendes Thema. Und wir sind quasi auf einem gemeinsamen Event gewesen, wo ihr quasi als Künstler vor Ort wart. Ich war nur als Gast da und habe da vor Ort was ganz Besonderes erstellt. Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz berichten, wo ihr da wart, was ihr gemacht habt und wie es dazu gekommen ist. Olaf und ich wurden eingeladen zur Canvas Bar, so nannte sich das, vom Bombay Saphir Gin. Und neben uns waren wie viele andere Künstler noch? Ich glaube vier. Fünf. Insgesamt waren wir fünf Künstler, eine Designakademie und noch ein paar extra Kreative, die im äußeren Bereich dort noch für andere Geschichten gesorgt haben, also Porträts gemacht haben, Fotografie. Es war im Grunde genommen so eine Art kreatives Working in einem Location. Erstmal durften wir anfangen, dort unsere eigenen Kunstwerke zu erstellen für uns, für eine Zeit lang alleine. Und dort dann war die Aufgabe und die Idee, vor Publikum während einer, sag ich mal, temporären öffentlichen Bar zu arbeiten, sodass also die Leute, die quasi dort hinkommen, sich auch mit uns als Künstlern irgendwie unterhalten können, sich die Arbeiten anschauen, diesen Work in Progress nachvollziehen können und zusätzlich natürlich auch noch Gin trinken können. Kann ja helfen, zum Beispiel, genau. Also das, wir haben es versucht. Beides gleichzeitig geht natürlich nicht. Wir haben dann angefangen zu trinken, nachdem wir mit dem Malen relativ fertig waren. Das sagst du jetzt noch. Ja. Du meinst, mein Bild sieht deswegen ganz so aus, wie es aussieht. Ja? Also Olaf hat dich beobachtet, er hat die ganze Zeit nur Wasser getrunken, das habe ich gesehen. Ja. Bei Superblast ist, glaube ich, das eine oder andere alkoholische Getränk dann auch mal geflossen. Könnte unter Umständen sein, ja. Passiert sein. Nachdem wir da alle mit Wasserflaschen standen, hat der Kunde sich beschwert. Genau. Entschuldigung. Aber das ist eher ein Witz, weil natürlich geht es auch bei dieser Geschichte zwar um Kunst, aber wir haben uns natürlich im weitesten Sinne auch mit dem Kunden und mit dem Gin auseinandergesetzt. Also das Thema ist nicht nur dieser Event, sondern Bombay Sapphire als Gin, die Farbe, die Ingredients, dieses Ganze, was das ausmacht, war schon ein bisschen auch Thema unserer Arbeit. Stir Creativity. Stir Creativity ist der Schlagwort. Das heißt im Grunde genommen ja quasi Kreation, wir als Künstler, aber gleichzeitig irgendwie so ein Bezug zur Bar, Stir Creativity, eigentlich ein ganz guter Begriff. Ob der jetzt irgendwie gut ankommt oder die Leute darunter sich das auch vorstellen können, was damit gemeint ist, ist eine andere Frage. Aber ich finde, was ganz interessant ist, glaube ich, bei solchen Events mittlerweile ist, dass die Leute wirklich kommen können und tatsächlich mal Künstler bei der Arbeit zusehen können, in Kontakt kommen, mit ihnen sprechen können, weil heute die Events wichtiger sind als die Kampagnen und somit natürlich irgendwie so ein Kontakt zu den Leuten hergestellt wird, was vorher natürlich nicht der Fall war. Gerade wir als Künstler sind ja, ich meine, gerade, ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich bin ja jemand, der so im stillen Kabuff arbeitet. Absolut, ja. Und das sind natürlich auch für uns neue Erfahrungen gewesen. Das heißt also für euch als Künstler, eure Arbeit oder eure Arbeitsweise so zur Schau zu stellen, in Anführungszeichen, vor fremden Leuten war für euch was komplett Neues? Für mich nicht, ich glaube für Olaf ja. Für mich war es das zweite Mal, dass ich sowas gemacht habe, weil genau. Ich war schon bei Bombay Sapphire in dem London-Event, also im ersten Event dabei. Und es war für mich schon so ein bisschen eine neue Erfahrung. Ich habe auch mit dir darüber gesprochen, dass du das ja schon öfter mal machst und dass es auch ein Teil auch so deiner Performance ist, deiner Arbeit ist. Und das ist für mich etwas ganz komplett Neues. Also ich bin jemand, der gar nicht in diesem, ich komme auch überhaupt nicht aus der Street Art, ich komme auch nicht aus diesem öffentlichen Bereich. Und deswegen ist das für mich was Neues. Und ich muss gestehen, als ich das erste Mal angefragt worden bin für London, war ich auch wahnsinnig nervös und unruhig und wusste nicht, wie soll ich das machen. Erstmal grundsätzlich natürlich nicht nur vor Publikum, sondern auch das Format. Wir haben ja quasi sechs Meter große Bilder bemalt. Also innerhalb einer Woche zusätzlich der Aspekt, dass Leute uns über die Schulter schauen, das sind natürlich Sachen, die alle noch, sag ich mal, für einen Künstler eine große Rolle spielen, ja. Ja, für mich sind 6x2 Meter dann also so ein mittleres Format, sag ich jetzt mal. Und ich hätte das wahrscheinlich auch innerhalb von 2 Tagen fertig gehabt. Aber wir wurden ja gebremst. Wir sollten doch bitte während dem ganzen Prozess noch ein bisschen malen. Und dadurch haben wir uns natürlich ein bisschen zurückgenommen und haben Du, glaube ich. Ich musste hart arbeiten. Deswegen konnte ich auch trinken und du musstest bei deinem Wasser bleiben. Ich finde, es ist grundsätzlich natürlich immer so eine Sache, wenn jemand fragt oder sagt oder bestimmt, ein Werk hat, sag ich mal, zu 50% fertig zu sein und dann, wenn bevor der Public Event beginnt und dann 50% während Publikum, das ist natürlich so eine Art Idee, die in der Realität oft nicht greifen kann. Das sind aber auch Prozesse, da muss man sich mit dem Kunden so ein bisschen absprechen. Aber ich glaube, was wir alle geschafft haben, war in dieser ersten Phase des Zusammenarbeits, die Künstler haben sich aneinander was kennengelernt und das war eine ganz wahnsinnig tolle Erfahrung. Und das ist das Schöne an der ganzen Geschichte, dass du wirst dort in so einen Raum gelassen mit wie so 4-5 Stiere, ja, so ungefähr, die auf einmal so die Arena für sich beschnuppern und dann auf einmal klappt es miteinander, also obwohl jeder seinen eigenen Bereich bearbeiten kann, aber irgendwie muss die Atmosphäre stimmen. Und das ist wirklich, das war in London schon sehr schön und es war in Berlin auch nochmal fast noch besser, weil die Leute haben sich gut verstanden und dann kommt so eine Energie zustande und die Leute gehen von einem zum anderen und der eine fragt, kann ich dir helfen oder willst du hier noch meine Farbe mal ausprobieren und so weiter und dann kommt so eine Interaktion zustande, die das Ganze total spannend macht. Das fällt natürlich dann erstmal weg, wenn nachher dieser Public Event startet und das Ganze natürlich unter einem anderen Aspekt läuft. Also ich sag mal, wenn du einen Künstler fragst, wie ist das, wenn der nicht gerade ein Performance-Künstler, also ein Street-Art-Künstler ist, wie ist das, vor Publikum zu arbeiten, hat jeder wahrscheinlich erstmal so ein grundsätzliches Problem damit und man muss damit dann erstmal lernen, es umzugehen. Ich glaube, es hat so eine, ist vielleicht auch so eine Charaktersache oder hat es halt damit zu tun, wie viel du trainiert bist, das zu machen. Das ist wie alles ein Muskel, den man irgendwie trainiert. Also ich bin jetzt auch kein Mensch, der unbedingt im Vordergrund stehen muss, der performen muss. Also mein Albtraum wäre praktisch, im Theater zu stehen und performen zu müssen. Da hätte ich überhaupt keine Lust drauf. Aber in dem Moment, wo ich male und mich mit meinem Werk auseinandersetze, schalte ich das irgendwie ab. Also da ist es irgendwie was anderes. Aber wenn ich jetzt eine Sprechrolle hätte oder sowas, das wäre der größte Albtraum meines Lebens. Aber jetzt bin ich so laut auf einmal. Alles gut, ich mach das gleich wieder. Einfach weiterreden. Dein Malen ist ja quasi dein Sprechen. Also ich meine, der Schauspieler ist genau, auf der ist Bühne und spricht. Genau. Und ich meine, er hat eine Aktion. Und wenn das jetzt ein Tanz ist oder eine Performance ist oder du malst, ich meine, grundsätzlich ist es so, die kreative Phase, die kreative Arbeit ist immer gegeben durch das, wo sie stattfindet. Also entweder ist der Künstler für sich im Atelier oder er hat die Aufgabe, irgendwie im öffentlichen Raum zu arbeiten. Ob das jetzt der Schauspieler ist oder ob das der Performance-Künstler ist oder der Maler, wie auch immer. Für mich ist es eine Erfahrung, vor Leuten zu arbeiten, ist etwas, was ich vorher nicht kannte. Das Training fehlte mir. Ich bin aber als Typ in der Lage, das zu tun. Und ich kann aber vorstellen, ich kenne viele Leute, die dazu nicht in der Lage wären und trotzdem fantastische Künstler sind. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Geschichte, wenn solche Events heute passieren, dass man natürlich dann auch dementsprechend die Leute aussuchen muss. Und du weißt es ja aber als Kunde gar nicht. Was ist derjenige überhaupt für ein Typus? Kann der das und will der das? Und das wird dann wahrscheinlich Fragen, die, ich weiß nicht, wie viele Leute die anfragen werden, aber sie haben eine Idee vom Stil und was sie ungefähr wollen. Und dann kommt natürlich noch hinzu, ob derjenige das auch wirklich schafft, das dann auch wirklich in die Tat umzusetzen. Das ist ja so eine Frage. Wenn du zusagst bei sowas, also du hast ja auch zugesagt mit so einem, wie sagt man da, mit so einem, weiß ich nicht, ob ich das kann. Ja. Aber letztendlich hast du dir ja selber gesagt, das kann ich wahrscheinlich. Also warum nicht? Und ich springe jetzt mal ins kalte Wasser und damit hast du ja schon mal den Grundstein gelegt, dass du es eigentlich kannst. In dem Moment, wo du dir sagst, nee, kann ich eigentlich gar nicht, dann kannst du das wahrscheinlich auch gar nicht. Das Problem ist, glaube ich, oder das Problem, Gottes Willen, die Sache ist einfach, dass ich versuche, immer wieder nachdem ich, genau was du auch sagst, Training, was ist Training? Wenn man als Künstler aktiv ist, dann hast du irgendwann, schöpfst du auch aus deiner Routine, du schöpfst aus deinem Schaffen, das dir selbstbewusst irgendwie ganz leicht von der Hand geht. Sobald du aber irgendwo gefragt bist, etwas zu tun, was aus deiner Komfortzone irgendwie herausragt, dann muss man sich, manche Leute sagen dann nein und sie bewegen sich auf sicherem Terrain. Und ich glaube, das ist immer für mich, ist das immer interessant mittlerweile auch, nach so vielen Jahren, zu sagen, ich möchte etwas ausprobieren und weiß gar nicht, was auf mich zukommt. Und meine Nervosität davor hat meistens dazu geführt, dass ich zwar vorher nervös war, aber das dann irgendwie wahrscheinlich mit Bravour bestanden habe. Aber das ist immer ein interessanter Akt auch. Und ich glaube, das sind so Sachen, die man öfter mal probieren muss. Ja. Aber hast du ja super gemacht. Also ja, natürlich. Aber das hat auch Spaß gemacht und es ist einfach eine super Erfahrung. Aber ich glaube, dass es immer wieder so Punkte gibt, wo genau dieser Punkt kommt, wo du sagst, okay, jetzt bist du gefragt, wie zum Beispiel Interviews geben, Film im Fernsehen, wie oft bin ich schon gefilmt worden oder sowas, und das sind immer so Sachen, wo ich immer vorher denke, oh nein, weißt du, so ein Stress und wieder anstrengend, aber dann bist du dabei und du merkst einfach, ist ein tolles Team um dich rum, du lernst Leute kennen, du hast da so eine Interaktion mit anderen Menschen, und das sind einfach Dinge, die du natürlich als Künstler, der in seinem Atelier sitzt, natürlich so nicht kennst. Also es ist nochmal so ein extra kleiner Punkt, der das Leben bereichert, das macht Spaß. Kann natürlich auch vollkommen daneben gehen manchmal, aber ich finde, grundsätzlich ist das etwas, was man nicht verneinen sollte. Mhm. Ja, als Teil des Ganzen sozusagen, ne? Ihr habt es schon angesprochen, ihr wart im Kunstverbund da, das heißt verschiedene Künstler, die verschiedene Dinge machen. Ihr macht ja auch zwei komplett verschiedene Dinge. Vielleicht kannst du mal beschreiben, Spurblast, was so deine Kunst ist. Ja, ist immer schwierig, über die eigene Kunst zu reden. Eigentlich wäre es viel lustiger, wenn wir uns gegenseitig beschreiben würden. Dann fangen wir doch so an. Lass uns mal, was macht Olaf? Olaf macht richtig super Bilder. Ich glaube, Olaf schöpft aus, ähnlich wie bei mir, man denkt das wahrscheinlich gar nicht, ich glaube, wir haben irgendwie so ganz alte mythologische Geschichten, die bei uns im Hinterkopf funktionieren, und die versuchen wir in einer universalen Sprache aufs Papier, auf die Leinwand, in die Welt zu bringen, in einer modernen Kommunikationsweise, also als wäre das so eine alte Geschichte, eine alte Mythologie, und die würde dann praktisch von Generation zu Generation zu Generation weitergegeben werden. Und da sehe ich ganz, ganz viel Parallelen zwischen unseren Arbeiten, die aber dann natürlich visuell ganz anders rauskommen. Also jeder hat ja eine eigene Formsprache, jeder hat einen anderen Hintergrund, und verschiedene Tools, denen er sich bedienen kann. Also du kannst gerne das Vorwort von meinem nächsten Buch schreiben. Das <ist schön. lacht> Machen wir. Du, ich finde, was du sagst, stimmt tatsächlich. Wir kannten uns vorher nicht und wir haben tatsächlich sehend da wahnsinnig viele Parallelen, vor allem auch so von der Idee und von der Ästhetik auch her. Von der Ausführung sind wir unterschiedlich. Mhm. Und ich glaube, was ganz spannend ist, ist einfach auch diese Idee der Mythologie, also der Welt der universalen Sprache. Das ist auch meine Welt, in der ich mich bewege. Und deswegen, ich arbeite aber auch als Illustrator international und habe immer schon quasi, das war immer mein Ziel, ja, für fremde Kulturen, für andere Länder zu arbeiten, für Kunden aus der ganzen Welt. Das habe ich als Illustrator immer gemacht und jahrelang auch gemacht und habe auch vor allem deswegen gelernt, mit so einer universalen Sprache auch umzugehen. Und ich habe mich immer selber so ein bisschen gewundert, wow, weißt du, funktioniert das eigentlich? Ne? Wo nimmst du eigentlich das her? Und das ist eine Sache, die so automatisch selbst in meiner Persönlichkeit sich entwickelt hat, ohne dass ich das im Grunde genommen wie ein Alphabet gelernt habe, sondern da war so eine Natürlichkeit, so eine Selbstverständlichkeit dahinter. Und daraus entstanden dann auch meine ersten, eigenen Arbeiten für Galerien. Und ich glaube, Superblast ist jemand, der tatsächlich noch etwas grafischer arbeitet als ich. Ich arbeite, glaube ich, etwas malerischer. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, glaube ich, zwischen unseren Arbeiten, dass du sehr auch diese Bilder, die sehr auch auf Strich bezogen sind, was ich total durchbreche wiederum. Und die Malerei war für mich immer etwas, was ich immer weiterentwickeln wollte. Weil ich aus der Illustration komme, war für mich immer ganz klar, dass die Malerei etwas ist, was so ein bisschen der Illustration nochmal entgegengesetzt werden muss. Also freier zu sein, die Form zu durchbrechen und solche Geschichten. Und natürlich als Illustrator bin ich so ein bisschen der Miniaturist, der so ganz filigran kleine Formate erarbeitet hat, und in der Malerei versuche ich natürlich auch das Format zu vergrößern und mich dadurch zu befreien. Und deswegen ist zum Beispiel auch diese Bombay Sapphire-Geschichte natürlich für mich ein wahnsinniger Erfahrungsschatz, weißt du, 5-Meter-Bild in der Woche zu malen, das ist für mich natürlich eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, ja. Und aber auf der anderen Seite diese Energie dabei zu spüren und dann tatsächlich im Endeffekt irgendwo tatsächlich auch ein Bild dahin zu setzen, dass man sagen kann, okay, das hat ist auf jeden Fall ein Bild, das fertig ist oder vielleicht auch nicht, aber für mich ist es noch nicht fertig, aber es ist so, dass ich sagen kann, ich kann es als fertig verkaufen, ja. Also es ist irgendwie so, dass man sagen kann, okay, aber du bist ja auch gepusht gewesen, ne? Weil ich meine, du hast ja die Leute um dich rum gesehen, die Energie allein von den anderen Künstlern, die gearbeitet haben. Man hat ja gesehen, jeder hat eine andere Herangehensweise, jeder hat einen anderen Stil, jeder wollte irgendwie was anderes auch kommunizieren vielleicht. Jeder war auch ein ganz anderer Typus. Das hat dir, glaube ich, schon mal so eine Energie gegeben, dass du siehst, oh Gott, was machen die denn jetzt alle so? Und dann später war natürlich nochmal der Adrenalinpegel oben für die Zuschauer. Weil du ja dann performativ gearbeitet hast praktisch. Genau, und das ist immer ganz interessant, ne? Natürlich, wenn du im öffentlichen Raum arbeitest oder malst, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da war, aber die Leute trauen sich ja erstmal nicht, dich anzusprechen, wenn du da konzentrierst, arbeitest und im Grunde mit dem Rücken zum Publikum stehst. Und dann werden so die ersten trauen sich ganz vorsichtig nach vorne, gucken so ein bisschen nach rechts an der, weil ich habe einmal so das Gefühl gehabt, ich muss mich immer umdrehen und mal so sagen, und jetzt gibt's Fragen, und dann habe ich so, nein, jetzt bin ich ja gerade so mittendrin, jetzt arbeite ich, und dann gibt's aber so Leute, die dann so ganz kurz mal so um die Ecke kommen und sagen, Entschuldigung, darf ich kurz stören, und dann sage ich, na, klar, dafür, ja, dafür sind wir da, genau, also, dafür werden wir bezahlt, dass Sie mich stören dürfen. Ja, genau, stört mich ruhig. Ja, genau. Nee, das fand ich lustig, also auch, wenn du gemalt hast, du hast praktisch die Augen gesehen, und du wusstest, da sind Fragen, und ich glaube, es lag dann ein bisschen an dir selbst, ob du sagst, ich gehe jetzt da ins Gespräch, oder du bist jetzt gerade so tief in deinem Bild drin, dass du dann irgendwie zumachst, ne? Weil das Bild ist natürlich auch mal so eine Sache. Du hast natürlich, du malst ein Bild und die meisten Leute kennen dich vielleicht nicht. Und die dich kennen, die wissen, wer du bist. So. Mhm. Und die wissen, was du für Arbeiten hast und machst. Die dich nicht kennen, sehen ein Bild und stellen Fragen. Und die sehen dann vielleicht, haben Assoziationen oder sagen, erinnert sie an die und den Künstler oder wie auch nicht. Oder, oder das ist, kommt das aus dem Land und ach was. Das sind immer so ganz interessante Geschichten, die so ein Bild hervorruft. Es sind ja auch interessante Leute da gewesen. Also allein die zu dieser Bar kamen, warum kamen die dahin? Wer sind das für Leute? Kommen die wegen der Kunst, kommen die wegen dem Trinken, kommen die wegen der Location, kommen die, weil sie eingeladen wurden von der Agentur, kommen sie, also aus den unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft. Da muss ich sagen, dass das in Berlin im Gegensatz zu London interessanter war. Weil ich glaube, die Leute in Berlin haben sich auch für die Kunst interessiert. Okay. Und in London war ein reines... In London ist das immer so, da bin ich natürlich voll auf Adrenalin und kriege das gar nicht so mit, aber da habe ich gemerkt, dass die Leute sich eigentlich im Grunde genommen gar nicht so sehr für die Kunst interessieren. Das ist dann auch so, vielleicht ist auch London so completely overwhelmed mit irgendwelchen Events. Also das ist einfach so eine Sache, dass das, glaube ich, in Berlin nochmal was anderes ist. Und was ich sagen muss, ist, dass in Berlin der Event so toll war, weil wir durch die Location, die war ja in einem stillgelegten, noch immer noch nicht erschlossenen U-Bahnhof unter dem Potsdamer Platz, was natürlich erstmal grundsätzlich eine elegante Location ist, weil der ist natürlich neu und fantastisch, und der hatte so eine Atelier-Atmosphäre, weil wir hatten so einen abgeschlossenen Raum, der tatsächlich nur für die Künstler war, also was heißt abgeschlossen, der war eine Stufe nach unten versetzt mit großen Atelierwänden. Das war im Grunde genommen wie so eine White Cube Gallery. Und wir haben dort jeweils an unseren 5 bis 6 Meter großen Bildern gearbeitet, und drumherum auf den höheren Etagen waren erst solche Sachen wie Bars und solche Geschichten und DJs. Das heißt, dieser Kunstbereich war, der hatte tatsächlich so eine Galerieatmosphäre, war für sich geschlossen und konnte deswegen dementsprechend auch wahrgenommen werden. Und das war das Spannende. Ich fand es auch sehr schön, weil die Kunst sozusagen im Mittelpunkt stand. Man hatte diese Ränge links und rechts, wo quasi, sage ich mal, der Bar-Invent stattfand, und der Künstlerkorridor, der komplett in Weiß war, auch ein bisschen getrennt von diesen ganzen Betonfarben, war einfach so ein bisschen hervorstehend und hervorleuchtend. Und dann alle Künstler, die dann gleichzeitig gearbeitet haben, hat schon so eine schöne Atmosphäre gemacht und hat auch eingeladen, dass die Leute von den Rängen quasi in die Kunst hineinlaufen. Und das war, glaube ich, ein sehr, sehr gelungener Effekt, den man damit ganz, ganz gut provoziert hatte. Und wie war das für dich? Oder wie kamst du dazu? Wurdest du eingeladen? Nee, ich habe mich für das Event selbst interessiert. Und okay. Aber wegen Trinken oder wegen den Künstlern? Sowohl als auch. Ich bin okay. Ich hätte, glaube ich, auch irgendwann mal eine Staffelei mal kaufen sollen und mal anfangen sollen zu malen. Habe ich nie getan. Und darum finde ich es immer sehr, sehr faszinierend, dass andere Leute mit ihrer Kunst was bewirken können. Also ich finde eher Kunst unter dem Aspekt, was bewegt es in einem, viel, viel wichtiger als zu sagen, okay, der macht hier den perfekten Strich oder der kann, weiß es ich, am besten Gesichter, Menschen, Tiere zeichnen oder der kann halt in einem Street-Art-Format extrem gut arbeiten, sondern eher so, was bewegt es für einen. Und das war so der Aspekt mit dem Getränk, was ich immer sehr gerne trinke. Also ich bin, viele Leute kennen das aus meinem Podcast, dass ich doch großer Gin-Fan bin, also so mit über 40 Sorten Gin in der Hausbar ist quasi so die Mindestausstattung. Ah. Da hätten wir direkt da hineingehen müssen. Und dementsprechend hat mich dann schon die Kombination aus beides fasziniert. Plus, ich kann die Location nicht. Ich kann die Location bis dato nur von Hören sagen. Und für Firmen-Events, und ich habe gehört, dass die Location extrem schwierig ist, weil es da extrem große Anforderungen an den Brandschutz gibt. Es gibt keine Entfluchtung, es gibt nur einen Ausgang, es dürfen nur bestimmte Anzahl an Leuten da drin sich überhaupt bewegen. Ja, das war sehr restriktiv. Sehr restriktiv und so wusste ich gar nicht, ob in dieser Restriktion dieses Raumes Platz für Kunst ist. Also für diese Entfaltung auch von Kunst. Aber das ist gut man darf gewesen. Ja, man da, gut. Und genau, man hat ja, der Raum war ja quasi, sag ich mal, eigentlich nur ein Viertel des ganzen Raumes, ja. Wurde ja genutzt und trotzdem hatte man den Eindruck von einem relativ großen Event. Und ich war einmal vor Jahren dort, da war eine fantastische Ausstellung von Karl Lagerfeld, Little Black Jacket. Ah, ja. Und die große Ausstellung, das war natürlich ein wahnsinniges High Society Event. Und da war dieser U-Bahnhof auch schon quasi so nach dem Motto, irgendwann wird er mal geöffnet. Das ist auch schon Jahre her, wie typisch alles in Berlin. Aber ich glaube, ich sag mal, es ist immer die Frage, bei solchen Events und Kunst ist immer natürlich schwierig, weil wir sind immer an diesem Punkt, dass Künstler eingeladen werden, die natürlich ihre eigene Idee haben und das mit kommerziellen, ich sag mal, Kunden in Verbindung zu bringen, ist immer auch eine Herausforderung. Jetzt komme ich aus der Illustration, ich kenne das, ich kann gut mit kommerziellen Kunden agieren und weiß im Grunde genommen auch, wie man mit denen umzugehen hat. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich bei diesem Event fantastisch, dass wir eigentlich machen durften, was wir wollten. Ja. Wir haben zwar so ein bisschen, glaube ich, haben alle so ein bisschen diese Geschichte Bombay Sapphire, ich weiß nicht, ob es da so eine Art Briefing gab. Ich war ein bisschen voreingenommen durch dieses starke Briefing, das ich in London bekommen hatte. Deswegen war ich so ein bisschen, dass ich sage, ich hatte nicht das Gefühl, dass wir da so ein Briefing hatten. Also Nein. Es wurde gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich einfließen lassen. Mhm. Und wir haben diese Botanicals oder hießen die so? Ja. Dass man das mit einfließen kann, wenn man möchte, aber es kein Muss und im Prinzip können wir da machen, was wir wollen. Was ja schon mal ein totaler Freibrief ist und was bei mir normalerweise bei kommerziellen Kunden auch so ist. Also, dass die im meisten Fall sagen, mach das, was du möchtest. So, weil in dem Moment, wo ich praktisch meine Kunst, wenn es als Kunst gewünscht ist, so verändern muss, dass es praktisch mit dem Kunden funktioniert, dann geht was von mir verloren und da geht auch was für den Kunden verloren. Und dadurch ist es praktisch keine klassische Win-Win-Situation sozusagen, sondern im besten Fall ist es ja so, dass beide das machen, was sie am besten können und sich das dann zusammenlegen und dadurch sowas Neues entstehen kann. Und fand ich jetzt in dem Fall eigentlich gut gelungen. Ja. So. Kommen wir mal zur Kunst. Wir haben vorhin gesprochen, sich gegenseitig mal die Kunst zu beschreiben. Wenn du jetzt mit dem Kunden sprichst und der fragt dich, Superblast, hey, was machst du für Kunst? Was antwortest du ihm? Dann sage ich, oh, ist schwierig, kann ich vielleicht Olafs Kunst nochmal fragen? kannst du Olaf Haig anrufen? Genau, der kann dir das erklären. Ist schwierig, also ich meine, die klassische Malerei, die man von mir kennt, ist eine Art von Ikonenmalerei. Ich habe griechische Wurzeln, dadurch bin ich praktisch damit aufgewachsen, mit dieser ganzen Ikonografie. Die Ikonografie wiederum arbeitet sehr stark mit Symbolismus. Das heißt, ich verwende verschiedene Symbolen, die aber nicht nur in der orthodoxen Kirche verwendet werden, sondern die generell als so eine weltweite Sprache eigentlich auch funktionieren können. Da habe ich mir einige zurechtgelegt, mit denen ich immer wieder in verschiedenen Kombinationen arbeiten kann. Genau, und das letztendlich ist das so eine Art von eigener Mythologie, die ich versuche zu kommunizieren. Das sind Figuren, das sind botanische Elemente, das sind ja, Farben, Formen, unterschiedlichste. Ich habe auch gesehen, Blau ist bei dir eine sehr, sehr dominante Farbe. Wie kommt das? Ich habe begonnen mit den ersten Bildern, hatte ich eine sehr reduzierte Farbskala und da war Blau eigentlich so eins der ausschlaggebenden Farben. Also ich arbeite auch noch mit Gold, Blattgold, das praktisch noch eingearbeitet wird, was dann wieder zu diesen Ikonen diese Referenz hat. Blau als Farbe ist ja auch schon fast ein Symbol von Vergeistigung. Also praktisch sich mit geistig mit etwas auseinanderzusetzen. Es hat eine gewisse Tiefe. Und auf der anderen Seite kommt das in der Welt nicht wirklich vor. Also das ist ja eher so, Wasser ist ja nicht blau, sondern es ist ja nur eine Spiegelung. Der Himmel ist ja nicht blau, sondern eher eine Spiegelung. Also es ist eine sehr, sehr interessante Farbe für mich eigentlich. Aber in den letzten Jahren habe ich begonnen, das aufzubrechen und das Ganze mehr psychedelischer zu gestalten, was man jetzt vielleicht bei der Arbeit sehen kann, die ich in der Canvas Bar gemalt hatte. Mhm. Olaf, bei dir? Also ich bin ja auch in weitestem Sinne ein Blau-Fan, aber mein Blau ist ja Türkis. Genau. Ich bin ja wahnsinnig, in jedem Bild kommt dieses Türkis vor, aber es ist eher für mich so eine Farbe der Sehnsucht. Mhm. Und ich glaube, es hat auch bei mir immer was damit zu tun, dass ich irgendwie vielleicht auch schon als Jugendlicher so ein bisschen ausbrechen wollte aus diesem, es kommt auch vielleicht so ein bisschen so ein Generationsding bei mir, dass ich ausbrechen wollte aus diesem deutschen kleinen Bereich, in dem ich aufgewachsen war. Und ich glaube, ich habe mich früh schon für Kunst interessiert und vor allem für, seltsamerweise gar nicht für spezifische Kunstrichtungen, sondern eher für tatsächlich für folkloristische Kunst, für afrikanische Kunst, für südamerikanische Kunst. Und das habe ich dann auch gerade dadurch, dass ich sehr viel in den letzten Jahren auch und auf Reisen war und auch vor allem immer in Südafrika bin, habe ich das immer wieder in meine Arbeit einfließen lassen. Also ich habe mich immer für Textur und für die primitive, einfache Form interessiert, die ich versucht habe, immer wieder so ein bisschen auf so eine elegante, quasi auch europäische Art umzusetzen. Also für mich ist etwas ganz aufregend, wenn ich etwas Einfaches sehe, das eine bestimmte Textur hat, wo die Perspektive fehlt, wo etwas falsch ist und trotzdem eine wahnsinnige Kraft entwickelt. Ja, geht mir genauso. Diese Dinge sind etwas, die ich einfach immer, das war für mich was, so eine natürliche Geschichte. Ich habe das gar nicht gelernt, ich habe das gesehen. Das war damals einfach klar. Das war hat sich einfach angesprochen, ne? Genau. Und das sind einfach so diese, das hat auch was mit meiner eigenen Ästhetik einfach dazu zu tun. Und diese Ästhetik versuche ich in meiner Kunst umzusetzen. Und dass sich daraus eine universelle Sprache entwickelt hat, ist einfach so ein bisschen das Beiprodukt, was mich gerettet hat, insofern, dass ich dadurch in der Lage bin, international zu arbeiten und international verstanden zu werden. Und für mich, ich sage immer, ich mag immer die unperfekte Schönheit und die Macht des Einfachen und deswegen bin ich total geprägt durch Strukturen. Ich bearbeite meine Bilder oft erst im Hintergrund mit einer gewissen Patina-Struktur, bevor ich anfange zu arbeiten. Alles, was flach und perfekt ist, interessiert mich nicht, aber ich setze zum Teil solche Dinge auch ein, um so einen Gegensatz zu schaffen. Und ich glaube, das sind einfach so ein bisschen die Essenzen meiner Arbeit. Wolltest du schon immer Künstler werden? War das schon mal dein Berufswunsch? Bist du dazu gekommen? Ich wollte mal Zoodirektor werden, aber Alter. Moment. Aber mit was für einem Alter? Aber wie du gerade sagst, Zoodirektor, da erkenne ich ja auch ein bisschen was in deinen Bildern wieder. Du machst ja auch ganz, ganz viele exotische Tiere. Und weil du schon sagtest, eher stilistisch. Ich finde deine Zeichnungen von Vögeln, Menschen und Co. ist doch schon sehr, sehr realitätsnah. Genau. Also ich glaube, sind Dinge, die mich immer interessiert haben. Also die Natur und die Tiere haben mich interessiert. Als Kind war ich fasziniert und konnte meinen Eltern immer erzählen, was da für Vögel gerade im Garten hocken. Ich glaube, dass diese Faszination für das Florale und also Flora und Fauna ist bei mir ganz, ganz stark ausgeprägt. Und das sind auch nicht nur ästhetisch, sondern auch einfach von dieser ganzen Kraft dessen. Das sind Dinge, die ich in meiner Kunst unterbringe. Das ist natürlich ein großer Aspekt, der noch dazukommt zu diesem Einfachen. Versuche ich natürlich mit solchen Elementen das komplett zu durchbrechen. Und ich habe aber auch immer für das Florale habe ich immer schon eine Affinität gehabt, weil die einfach so eine symbolische Kraft hat. Ja, die Blume ist ja etwas, was Geburt, Tod und Ewigkeit ausdrückt und auch dieses Verrotten und alles kannst du damit symbolisieren. Das sind Dinge, die ich in meiner Arbeit einsetze und dafür interessiere ich mich natürlich auch für die Darstellung dessen. Also ich bin fasziniert natürlich von alten botanischen Illustrationen. Ich liebe es, in alte Museen zu gehen und indische Miniaturen oder alte botanische Arbeiten mir anzuschauen. Ich habe in meiner Zeit in Holland natürlich, war ich fast einmal in der Woche im Rijksmuseum und habe mir holländische Stillleben angeschaut. Das sind alles Dinge, die mich stark geprägt haben. Und ich versuche diese Ästhetik, die sich daraus entwickelt hat, in meinen Arbeiten umzusetzen, aber auf meine eigene Art, auf meinen eigenen Stil bezogen und natürlich auf meine eigene Persönlichkeit gerichtet. Und das sind Dinge, die dann meine eigene Sprache ausmachen. Bei dir Superblast? Ist das bei dir, kommst du aus der Street-Art-Szene und gesagt, ich habe früher gesprayt und jetzt möchte ich dafür Geld verdienen? Oder? Nee, irgendwie hat sich das alles miteinander verwoben mit, ist einfach eine Art von Interesse. Also ich komme aus so einem relativ kreativen Elternhaus, also bei uns war praktisch eine Dunkelkammer, ein Töpfer, eine Töpferscheibe, ein Riesengarten, eine Holzwerkstatt. Also bei uns gab es all diese Sachen, Musikinstrumente, alle möglichen Musikinstrumente von Vierspurgerät bis zu, ich hätte praktisch alles machen können und für mich war das, ich hatte mich ganz stark für so, verschiedene Kulturen interessiert, weil bei uns waren auch viele Bildbände von Indien, Nepal, China, nur solche Sachen. Habe ich gar nicht als Kind so wahrgenommen. Ja. Und auch viele Kulturen, weil ich ja auch aus zwei Kulturen letztendlich komme, hat mich das schon immer begeistert. Aber ich habe dann gar nicht diese Sachen alle so annehmen können, sondern für mich war das so, Kalligrafie interessiert mich, dann habe ich angefangen Kalligrafie zu machen, dann haben mich Comics interessiert, habe ich mich mit Comics auseinandergesetzt und irgendwann kam das erste Graffiti, was ich gesehen habe und das war für mich so eine Verbindung zwischen Comic und Kalligrafie, also es ist praktisch, wie kann man Buchstaben dazu bringen, dass sie sprechen oder sich bewegen? Letztendlich ist da jeder Buchstabe auch wie ein Körper gebildet, will ich mal sagen. Und also ich rede jetzt von Graffiti Writing, so wie wir das nennen. Das hat mich für bestimmt, also seit ich 14 bin, hat mich das geprägt. Dieses Interesse hat sich dann später, Anfang dann Mitte der 90er zu Grafikdesign auch über umgewandelt. Das habe ich dann letztendlich auch in Karlsruhe, bin ich da zur Schule gegangen. Und genau, da hat sich das alles vermischt. Und dann hast du Grafikdesign, dann kann ich aber auch malen, ich kann praktisch skalieren. Habe nebenher immer Kunst gemacht, Kunst hat mich immer wahnsinnig interessiert. Genau, und irgendwann hatte mich Grafikdesign gelangweilt, weil es doch immer wieder eine gewisse Wiederholung gab und eigentlich nicht das war, was ich machen wollte, weil ich wollte eigentlich frei Kunst entwickeln. Und da hat sich dieses Graffiti praktisch mit dem Grafikgedanken vermischt und genau, und dann habe ich meine Formsprache gefunden und entwickelt und mache das jetzt auch gerade weltweit auf großen Fassaden, sehr klein in meinem Studio auf kleinen Ikonenmalerei, 6x2 Meter bei der Bombay Bar. und so halte ich mir das eigentlich relativ spannend für mich selber, dass ich praktisch in verschiedenen Formaten und auf verschiedenen Untergründen arbeiten kann. Und da wollte ich auch noch mal zu diesem Symbolismus was sagen, wo du praktisch erzählt hast von Südafrika. Ich war in Südafrika, habe so eine Unterführung bemalt von einem, wie sagt man da, von einer Autobahnunterführung. Das war aber alles legal. Ich wurde dafür bezahlt, das zu machen mit so einem Kran. Und ich dachte mir, toll, mache ich auf zwei Pfeiler, mache ich zwei Hände und dazwischen mache ich eine Schlange und die zerreiße ich. Und dann sind die alle ausgeflippt und haben gesagt, du kannst doch nicht die Schlange zerreißen. Mhm. Um wieder auf diesen Symbolismus zu kommen und die, was das weltweit heißt. Weil wir in unserer christlich geprägten Welt, für uns hat das ja eher mit so Versuchungen, mit was Bösem zu tun und vielleicht sogar mit was Teuflischem. In Südafrika ist es aber die Ahnen. Also die Ahnen werden als Schlange praktisch symbolisiert. Genau. Und da habe ich statt die Schlange zu zerreißen, habe ich die Schlange hochgehoben, weil man die Ahnen natürlich ehren sollte. Und ich bin da mit Leuten auf der Straße in ganz interessante Gespräche dadurch gekommen, weil die mich gefragt haben, was ist das? Warum malst du das? Was bedeutet das? Und genau, und das fand ich dieses Spannende praktisch, dass du dich über diesen Symbolismus praktisch, dass da sowas ganz schnell zu Verstehendes, dass du da in so ein Gespräch reinkommen kannst. Das ist wahnsinnig schwierig. Unser Symbolismus heißt, wir haben ja eben von der universalen Sprache gesprochen, deswegen muss man immer aufpassen, wenn man Symbole benutzt. Auf der anderen Seite habe ich immer gesagt, ich habe viel Porträts gehabt, auch von farbigen Menschen und habe auch die in so einen Kontext gesetzt, in so eine Welt gesetzt und hätte auch damit rechnen müssen, dass das schief geht, also dass ich sage, das geht nicht, das darfst du nicht. Und ich habe jedoch eine wahnsinnig große schwarze Fangemeinde und habe viel auch für afroamerikanische und afrikanische Schriftsteller Buchcover gestaltet und so weiter. Und ich denke mir immer, das ist immer so, dass ich versuche gar nicht zu sehr Symbole zu nutzen, die vielleicht im Grunde genommen auch in anderen Kulturen anders verstanden werden können. Das ist natürlich etwas, was das ist ein Fass ohne Grund. Ja. Also du kannst immer natürlich daneben liegen. Ja. Aber es gibt natürlich bestimmte Sachen, womit man vorsichtig sein muss. Und aber man kann sich nochmal so ein Double-Check praktisch genau. Mit was ich nur interessant Kulturen finde, was du gesagt hast, auch immer so du kommst aus so einem Elternhaus, wo die Bücher standen. Das hatte ich ja zum Beispiel gar nicht. Meine Eltern waren nicht gerade die Förderer meiner Kreativität. So, und das einzige Glück, das ich in meinem Leben hatte, war, dass meine Eltern in Bonn wohnten und wir aus irgendeinem Grund, meine Schwester und ich, auf einer quasi halbwegs geprägten Diplomatenschule waren, weil wir da zufällig rein durften. Das heißt also, meine Freunde waren alle Botschafterkinder oder Kinder, die irgendwie Entwicklungshelfer, der Vater meiner besten Freundin war ein Entwicklungshelfer und wenn ich bei dem war, und die waren gerade die waren damals in Sri Lanka, diese Masken gehabt, waren davor in Brasilien. Ich habe mit dem Vater dort gesessen, brasilianische Musik gehört und über diese Masken gesprochen, während meine Freundin mit ihrer Mutter dann in der Küche einen Kaffee kochen musste, so ungefähr, so böse, wie es klingt. Mm-hmm. Ja. Ich habe mich mit dem Vater unterhalten und ich fand das so faszinierend, weil das war etwas, was ich zu Hause nicht hatte. Und für mich war diese Faszination von Anfang an da. Ich musste mir die aber selber suchen. Das heißt, mein ganzes Leben lang musste ich mir eigentlich immer im Grunde meine Kreativität selbst erkämpfen. Sie hatte niemals die Unterstützung. Und ich hatte als Jugendlicher schon versucht, so Kurse zu besuchen, so Malkurse. Und ich kann mich an eine Sache erinnern, das erzähle ich auch immer mit meinen Studenten, wenn ich mal mit denen spreche oder wenn ich mit Studenten rede. Wenn oder du mal mit deinen Studenten sprichst. Naja, ich habe ja mal unterrichtet. Ja. Und ich mache ab und zu mal so Speeches in Universitäten oder kriege sehr viele Atelierbesuche von Universitäten. Und das Lustige ist ja immer auch so, wo kommt Kreativität her? Was ist das eigentlich? Was willst du eigentlich? Und wie viel hat das mit deinem Charakter zu tun, dass du es auch in die Tat umsetzen kannst? Also entweder hast du Support, oder das kommt wirklich alles aus dir selbst. Oder es ist eine Verbindung von beiden, was das Beste ist. Und ich habe es geschafft, wenigstens diese Kurse zu besuchen. Weißt du, ich habe einen Akt-Porträtkurs besucht zum Beispiel. Und das war so, dass ich da mit Ölfarben hingegangen bin und habe dann einfach auch gemalt. Und der Lehrer war ganz begeistert von meinen Bildern. Und ich habe dann immer so gemerkt, dass die Leute versucht haben, immer das Porträt zu malen. Und ja, stundenlang saßen sie da, um die Nase hinzubekommen. Und waren völlig verzweifelt. Und der Lehrer hat dann irgendwann zu denen gesagt, mein Gott, wenn du das nicht schaffst, dann lass die Nase weg, Hauptsache es wird ein gutes Bild. Und genau das ist eigentlich das, was ich auch im Grunde genommen immer Studenten beigebracht habe. Und das, was ich auch in meiner Arbeit versuche, auch in die Tat umzusetzen. Mir geht es nicht um die realistische Darstellung. Mir geht es darum, ein Gefühl zu entwickeln, und es muss ein gutes Bild sein. Und wenn das Bild ist, dann gut, wenn du diese emotionale Darstellung erreicht hast. Es geht nicht darum, etwas abzubilden. Realistische Kunst langweilt mich zu Tode. Ja, total. Dann mache ich lieber ein Foto. Genau. Also ganz ehrlich, weißt du so? Realismus ist nicht mein Ding. Und das wäre aber auch in China. Es gibt ja wahrscheinlich wahnsinnig tolle realistische Maler, und das kann ich mir auch mal angucken. Aber es hat mich nie interessiert und es hat mich nicht berührt. Und ich glaube, das ist auch für mich etwas. Clean einfach so, ne? Ja, du musst etwas, eine eigene Form schaffen. Was habt ihr denn schon mal bemalt, was am komischsten war oder euch die meiste Freude bereitet hat oder am skurrilsten war? Was, also gerade du als aus dem Bereich Street Art hast bestimmt auch schon mal Sachen bemalen können, dürfen, wo du sagst, das war das Beste, was mir jemals passiert ist. Gute Frage. Was habe ich denn alles schon bemalt? Also ich habe schon eine ganze Menge bemalt, aber jetzt so top of my head. Von diesen großen Brücken, große Fassaden, Autos, was denn noch? Ich habe mal für Smart, das ist schon ein bisschen länger her, da habe ich einen Workshop für Kinder gehalten. Wir haben den Smart auseinandergenommen. Mhm. Das besteht ja nur aus so Plastikteilen. Und haben die dann die Einzelteile mit den Kindern bemalt und haben den irgendwann später wieder zusammengesetzt. Das sah irgendwie ganz lustig aus. Also das fand ich echt ein, mit Kindern generell sich so auseinanderzusetzen, weil du auch gerade sagst, mit Studenten und sowas. Und ich habe jetzt gerade viele Workshops mit Kindern gemacht, die halt irgendwie so zwischen 10 und 18 irgendwie sind. Also teilweise halt schon ein bisschen besser drauf und manche haben noch nie an der Wand gestanden. Und das finde ich total, also es gibt einem so viel zurück einfach. Also ist so eine. Das ist im Grunde fast das, also mit Kinderarbeit ist eine Sache, aber auch genau, weil wir auch gesagt haben, das macht uns Spaß zusammen als Künstler irgendwie da. Total, im Raum total, genau. Also diese Interaktion, die man halt eben ab und zu dann so im Alltag nicht hat. Heutzutage, wenn man mit Kunden arbeitet, siehst du die ja auch nicht mehr. Ja, also ich meine, wenn ich mit jemandem in New York oder Brasilien arbeite, würde ich den ja nicht treffen. Ich habe jetzt gerade mal zum ersten Mal seit 100 Jahren einen Kunden, der so konservativ ist, in Paris, dass man da immer hinfahren muss, um denen auch mal die Skizzen zu zeigen, so ungefähr. Yeah. Aber es ist ein Old Fashion House, also es ist wirklich so, also die leben wirklich noch, die leben natürlich auch irgendwie neben der Oper und so sieht es auch aus. Mm. Aber es ist auch faszinierend, das nochmal wieder sowas zu erleben. Aber ich glaube, was das Faszinierende ist, ich habe noch nie irgendwas Skurriles bemalt. Aber ich glaube, was skurril ist, ist die Vielfalt dessen, was du machen darfst, ja. Also ich habe für irgendwelche afrikanischen Dokumentarfilmer Bilder gemalt, die sie in ihren, weißt du, die sie als Sequel für ihre Filme benutzt haben, bis hin zu schicken Luxusgeschichten oder Posters für New Yorker Kaufhäuser. Ich glaube, was das Tolle ist, ist, finde ich immer, du sitzt in deinem kleinen Kabuff und dann arbeitest du für einen Kunden irgendwo am Ende der Welt oder von deiner Warte aus gesehen das Ende der Welt und dann auf einmal siehst du dieses riesen Poster in irgendeinem Hochhaus oder du hast eine tolle Kampagne irgendwo oder du machst eine Uhr, eine Limited Edition für Swatch oder also es gibt so viele Dinge, die man gar nicht mehr zurückerinnern kann, weil diese Vielfalt dessen, was man gemacht hat, einfach so faszinierend ist. Und das passiert einfach so in deinem eigenen kleinen Bereich, ja. Und die ganze Welt ist da, steht da auf einmal offen. Und das geschafft zu haben, das macht mich stolz und das finde ich eine spannende Geschichte. Und im Grunde genommen bin ich mittlerweile auf diesem Punkt, dass ich sage, ich will eigentlich mich so zurückziehen im Sinne von, dass ich mehr so meine eigene Kunst nur noch mache und wirklich dann einfach tatsächlich in einem kleineren Bereich arbeite. Aber ich weiß, ganz tief in mir drin würde ich das auch vermissen, weil ich liebe das schon einfach so ein bisschen dieses, da bin ich der Norddeutsche, der muss immer zu neuen Ufern auf. Muss die großen Segel hissen. Super. Wann war denn so blast so der Moment, wo du gemerkt hast, jetzt bin ich Künstler. Jetzt ist es quasi meine Aufgabe, mein Leben. Also von wo hast du mit, jetzt wird's ernst? Also wie muss ich mir das vorstellen bei dir? Ich weiß gar nicht, ob es so ein Klickerlebnis gab. Also nachdem ich mit Grafikdesign fertig war, habe ich mich ja selbstständig gemacht. Dann war ich aber immer noch Grafikdesigner letztendlich. Also offiziell war das natürlich so ein Titel, ne? Und ich glaube, das erste Mal war, wo praktisch wirklich Leute die Bilder gekauft haben, wo wirklich es eine größere Ausstellung gab, auch nicht nur in der eigenen Stadt, sondern auch darüber hinaus. Ich glaube das. Aber so ein Klickerlebnis gab es da nie so wirklich, weil ich habe mich immer als ein künstlerisch agierender Mensch gefühlt. Also von daher gab es keine andere Wahl. Nee, gab es irgendwie keine. Es gibt nur dieses erste Erfolgserlebnis, glaube ich. Genau. Und es ist ja nicht so diese. Du bist Künstler, weil du weißt, du bist Künstler und du wartest darauf, dass du dementsprechend auch, sag ich mal, die Bestätigung erhältst. Mhm. Ja, genau. Also das ist halt irgendwie so ein Ritterschlag, der aber nie kommt. Ach, weiß ich gar nicht mal. War das bei dir anders, Olaf? Du, ich wusste schon immer, dass ich Künstler werden wollte, aber das war halt eben so eine Sache. Meine Eltern hätten mich nicht unterstützt, ich durfte nicht Künstler werden, so ungefähr. Aber dann habe ich Grunde genommen, damals hatte meine Schwester, die 2,5 Jahre jünger ist als ich, einen älteren Freund, der war kurz vor Abitur, ich war in der 10. Klasse. Und dann hat der Typ sich gerade für Münster für visuelle Kommunikation eingeschrieben und hatte zur Prüfung gesagt, Olaf, gib mir doch mal deine Mappe mit. Und dann habe ich ihm meine Mappe mit den Zeichnungen mitgegeben und habe dann in der 10. Klasse schon meinen Studienplatz bekommen wegen besonders künstlerischer Leistung. Wirklich? Und dann hatte bist du aber gar nicht hin, oder was? Na, Münster nicht. Ich habe mich dann später für Düsseldorf entschieden, bin nach Düsseldorf gegangen. Aber ich hatte, das war wieder so eine typische Geschichte, dadurch, dass ich das schwarz auf weiß hatte, habe ich meinem Vater das irgendwie so auf den Tisch gelegt und der konnte wieder, wenn du auf schwarz auf weiß was stellst, geht's nicht, dann ist es heilig, dann kann man es akzeptieren. Und dann habe ich halt im Grunde auch erstmal visuelle Kommunikation, sprich Grafikdesign studiert und ich wollte Illustrator werden, aber ich muss sagen, visuelle Kommunikation, Grafikdesign war auch ein Vorteil, weil ich so eine Art Bezug zur Realität dadurch bekommen habe, auch zu dieser, weißt du, wenn ich jetzt Kunst studiere, so ging's mir ganz genau, ich weiß gar nicht genau, ja, genau, was, ich bin ganz froh eigentlich über meine Illustrationskarriere, ich bin ein berühmter Illustrator und weißt du, ich weiß nicht, ob ich ein super berühmter Maler geworden wäre, vielleicht wäre es auch so gekommen, aber ich habe diese Vielfalt, dieses Internationale, dieses, weißt du, für New Yorker zu arbeiten, für New York Times und für den Spiegel und was weiß ich und für große Kaufhäuser, das war für mich damals, das war für mich der Ritterschlag. Ich wollte das unbedingt, ja. Ich wollte, als ich klein war, habe ich einen Brief an den New Yorker geschrieben und habe gesagt, also ich möchte mal so gerne für euer Magazin arbeiten. Dann haben die mir zurückgeschrieben, tatsächlich nach 3 Wochen, und haben gesagt, wenn du mal in New York bist, kannst du mal deine Mappe zeigen. Und ich war total anti-American, ja. Ich wollte mit dem Land nichts zu tun haben. Und dann habe ich gesagt, okay, wie machst du denn das jetzt? Und dann kam das Internet. Und dann bin ich tatsächlich vor knapp, ich würde mal sagen, 20 Jahren oder was, oder über 20 Jahren, habe ich meine Mappe zusammengenommen, bin nach New York gefahren und habe dort angerufen, ich bin in New York, kann ich vorbeikommen? Und der New Yorker hat gesagt, ja, komm vorbei. Ich habe den Artdirektor getroffen, hat er gesagt, was machst du heute Abend? Ich sag, ich gehe mit Freunden Spaghetti essen. Und dann hat er gesagt, nee, du gehst heute Abend ins Theater. Und ich so, was? Und dann sollte ich dieses Theaterstück für diese Section What's Going On About Town illustrieren. Und ich meine, ich war eine Woche in New York und ich wusste überhaupt gar nicht, also ich meine, ich habe gesagt, ja, erstmal gesagt, ich bin dieses Theaterstück gegangen mit so einem Skizzenblock. Es war dunkel in dem Zuschauerraum. Ich habe da gar nicht mitbekommen. Ich habe nur Wasser und Tränen geschwitzt und habe nur gedacht, was hast du dir hier angetan? Und dann habe ich am nächsten Tag so ein paar Fotos bekommen, habe dann wirklich Skizzen gemacht, habe den ganzen nächsten Tag im Hotelzimmer dort Skizzen gemacht, habe das hingebracht, die hatten auch 5 Änderungen und so weiter, das war ganz schlimm. Und dann habe ich mir Farben gekauft, habe diese Illustration in New York gemacht und als ich weg war, am nächsten Montag, dem Montag, wo ich weggefahren bin, habe ich meine Illustration im New Yorker gesehen und das war halt eben so ein bisschen so dieses, wo ich dachte, wow, du schreibst diesem New Yorker und bist jetzt in New York das erste Mal in deinem Leben und hast für einen New Yorker gearbeitet. Und das war für mich so dieser Punkt, wo ich gesagt habe, alles ist möglich. Und das war auch noch eine andere Zeit. Ich würde sagen, das war noch die Zeit, wo tatsächlich noch viele Originale, weißt du, mit FedEx nach New York geschickt worden sind, ja, und nicht alles von heute auf morgen fertig sein musste. Na, die Zeit mittlerweile ist ja nur noch so schnelllebig, wenn du deine Fotos oder deine Illustrationen nicht innerhalb von Aber das war auch die Zeit, musste. Das war auch die Zeit, das muss ich dazu sagen, die für mich das große Glück war, weil damals die Artdirektoren für dich Zeit hatten. Ich bin irgendwo dann beim New Yorker gewesen, der hat dann den Artdirektor von GQ angerufen. Dann bin ich da hingegangen, der GQ Artdirektor hat gesagt, hör mal zu, ich kenne eine Frau, die ist, die hat eine neue Agentur für Illustratoren, die ist ganz modern, das ist gerade ganz der letzte Schrei, die musst du sehen. Dann bin ich da hingegangen, habe geklingelt, hat er gesagt, die sagt, du darfst deine Mappe da abgeben. Dann kam ich da an, hab geklingelt, dann sagte sie, ja, der hat gesagt, ich soll mir Zeit für dich nehmen, komm doch mal rein. Dann bin ich oben ans Fenster, hab meinen Freunden unten gesagt, die gewartet haben, ihr müsst alleine Spaghetti essen gehen. Und bin dann halt nach 3 Stunden da raus und hatte eine Repräsentanz in New York und alles in der ersten Woche. Wow. Und da war so für mich dieses ganze komplette Anti-American war vorbei. Ich habe New York geliebt. Und von da an war ich dann fast jedes Jahr mindestens 1 bis 3 Monate in New York. Und ich glaube, ich habe für alle Magazine dort gearbeitet. Und ganz lustigerweise, und das kommt noch hinzu, habe ich für alle Afro-American Magazines gearbeitet. Und wenn ich dann mit denen einen Termin hatte, dann hatten die mich ganz groß angeguckt. Was macht der norddeutsche Hühne? Ja. Weil sie dachten, I'm a black illustrator. Mm. Und ich fand das eine interessante, weißt du, das war so diese Geschichte, wo ich eigentlich immer hin wollte, dass diese Identitäten sich verschmelzen und alles möglich ist und du einfach so eine Stimme hast, die von allen Seiten verstanden wird. Und das war für mich der Durchbruch. Das war für mich diese Geschichte, wo ich gesagt habe, ich bin ein erfolgreicher Illustrator. Künstler wollte ich immer sein. Später kam erst diese Idee, dass ich dann auch Galeriearbeit machen wollte, weil meine Freunde immer zu mir gesagt haben, du malst, du machst Illustrationen, aber du malst, du hast eine künstlerische Stimme. Warum machst du nicht auch Ausstellungen? Ich hatte bloß wahnsinnige Angst davor, dieses Format zu verlassen. Ich war so sicher in meinen Miniaturen und dann auf einmal groß zu arbeiten, das war für mich die größte Herausforderung. Dann siehst du, wo du heute bist. Ja, du, hör mal. 6x2 Meter Bilder. Genau. Aber in das einer Woche. Sky is the limit. Genau, Sky is the limit. Genau. Bald machen wir eine Fassade zusammen, oder? Du hast schon gesagt, die Welt ist schneller, man hat sich früher Zeit genommen. Was hat sich denn heute in der Kunst, auch in eurem Bereich, geändert? Was ist da für neue Herausforderungen da? Was für neuen Druck gibt es da? Was für andere Faktoren spielen jetzt eine Rolle, die, als der Junge noch klein war, mit seiner Mappe durch New York gelaufen ist, die Welt vielleicht noch ganz anders aussah? Der Druck ist größer geworden, vor allem durch natürlich das Internet und die Social Media. Und ich meine, wir reden ja jetzt auch von Berlin zum Beispiel. Als ich hierher gezogen bin, war Berlin eine Plattform für Kreative. Wir haben uns gar nicht über Geld unterhalten, sondern es war einfach eine Plattform für Kreativität. Was daraus dann entstanden ist, war eigentlich zweitrangig. Ja, ich glaube, was heute der große Druck ist, ist, dass die Leute, wenn sie nicht erfolgreich sind, überhaupt gar nicht erstmal in der Lage sind, ja, in einem Atelier zu arbeiten, diese ganzen Geschichten, dieser Arbeitsplatz an sich, also dieses, weißt du, wo willst du irgendwie ein 5-Meter-Bild malen? Ich meine, das kannst du jetzt nicht im Wohnzimmer machen. Das sind, glaube ich, die Geschichten. Heute ist der Druck auf jeden Fall größer und die Kunst verändert sich natürlich ständig, aber das ist auch natürlich auch die Natur der Kunst. Viel größere Vermischung. Also was ich sehe, ist, damals sind wir, wenn wir Informationen haben wollten über Graffiti-Pieces, also über die Malerei auf Zügen sowohl wie als auch Wänden, musste man zu spezialisierten Orten gehen, man müsste in eine Gemeinschaft aufgenommen sein, man musste praktisch den Zugang zu der Information haben. Mhm. Es gab keinen Zugang zu dieser Information, man musste sich diese Information erarbeiten. Diese Erarbeitung gibt es ja jetzt gar nicht mehr, sondern praktisch mit einem Mausklick oder mit einem Touchpad-Klick bist du innerhalb von kürzester Zeit, kannst du dir deinen Stil zusammenbasteln. Du kannst innerhalb von kürzester Zeit, hast du eine eigene Formsprache, wo der Laie vielleicht nicht gleich erkennt, dass du das erst seit 3 Jahren machst. Das ist irgendwo auch eine Schwierigkeit. Also jeder kann praktisch alles machen, ohne sich das wirklich zu erarbeiten. Und dieses Erarbeiten ist, glaube ich, das, was wichtig ist. Also auch für dein eigenes, dass du praktisch wie in deinem Kämmerchen sitzt und daran arbeitest und feilst und arbeitest und feilst und dadurch deine Welt viel reicher wird. Weil in dem Moment, wo du alles zusammen kopierst und es nur noch so ein Mischmasch oder so ein Hybrid von irgendwas ist Und dadurch denken wahrscheinlich auch die meisten, dass sie die Möglichkeit haben, Illustrator sind oder sonst irgendwas. Und dadurch gibt es auch so viele. Ich glaube, das ist ja ein großer Konkurrenzkampf auch in Berlin. Ja. Und ja, genau. Also ich denke mir, Technik, dass, die, dass das halt die Sache ist natürlich auch, dass mittlerweile die Illustration oder auch viele Geschichten digital ablaufen. Und das ist natürlich, da gibt es wahnsinnig tolle Talente. Aber was du sagst, ist ja so ein bisschen, wir sind ja noch analog arbeitende Old-Fashioned-Typen, die aber tatsächlich, das hat tatsächlich was mit dir und deiner Persönlichkeit und deinem Handwerk zu tun. Und das sind Dinge, die ich für mich persönlich sehr wichtig finde, ja. Ich habe die, das ist halt, das bin halt ich, ja. Das ist halt schon sehr viel mit mir zu tun, im Grunde genommen. Also mit dem, was ich mache und wie das aus mir springt. Und ich denke mir, ich kann nicht einfach so schnell mal eben was verändern, ja, oder was digital verändern. Und ich sehe heute, dass auch gerade in der Illustration sehe ich wahnsinnig viele tolle Talente. Ich sehe aber auch vieles, was sich sehr ähnelt, weil die Tools sich ähneln. Und ich glaube, der nächste Schritt wird sein, dass sich das weiterentwickeln wird und dass vieles Gedruckte vielleicht auch später aussehen wie Malerei. Und deswegen glaube ich immer mehr, dass das Original so wichtig wird, ja, und dass ich Ausstellung machen möchte, weil das Original ist einzigartig. Das Original ist etwas, wenn jemand meine Sachen sieht auf Instagram, auf Facebook, auf der Webseite oder gedruckt, ist das was ganz anderes, als wenn du das im Original siehst. Und ich glaube, das ist immer auch das, was zum Beispiel auch jetzt wieder bei dieser Geschichte mit Bombay Sapphire ganz interessant war, ist, dass die Leute da genau hingucken und sagen, oh, guck mal, wie kriegst du diese Struktur hin und was machst du da? Und ich bin dann dabei, mit irgendwelchen Sachen zu arbeiten. Ich habe dann irgendwie schmirgel was ab und setze dann eine neue Schicht drauf, fange an, mit dem Stift nochmal drüber zu arbeiten und dann entsteht etwas, was die Leute dann auf einmal sehen, was sie dort im gedruckten Bild vielleicht gar nicht wahrnehmen können. Und auf Instagram auch nicht. Das, Instagram schon mal gar nicht. Das geht ja total verloren. Genau. Da geht so viel von deiner genau. Und das ist glaube ich das größte Problem, dass heute sich viele Leute mit dem Original, mit dem Ursprung nicht mehr auseinandersetzen. Und da hört man sich fast schon konservativ an. Auf der anderen Seite, ich bin zum Beispiel jemand, der selber Kunst sammelt. Und für mich ist das Original was Faszinierendes und ich gebe dafür auch mein Geld aus. Also das heißt, ich möchte etwas haben, was einzigartig ist, was ich nachvollziehen kann, was ich bewundern kann, insofern, dass es einfach nur einmal da ist, wo ich die Technik, die Textur und das alles nachvollziehen kann. Und das sind Dinge, die ich im Digitalen natürlich gar nicht erleben darf. Auf der anderen Seite, das Digitale als Tool für die weltweite Zusammenhängung und dass wir einfach kommunizieren können, ist sehr wichtig. Aber ich finde, dass im Moment sieht man ja auch in allen anderen Aspekten so eine Renaissance des Handwerks, der Manufakturen. Und das sind ganz wichtige Punkte. Und das ist das, woran ich jetzt zum Beispiel arbeite. Ich habe jetzt gerade Kollaboration eingegangen, bin ich mit so einer Stoffweberei. Ich mache vielleicht jetzt was mit einer Porzellanfirma. Und das sind alles Dinge, die dann aber auch wirklich handgefertigt werden und nicht gedruckt werden. Und das sind Dinge, die mich interessieren. Das ist für mich so meine Zukunft. Ja, auf jeden Fall. Weil du schon sagtest, mit Instagram geht einiges verloren. Ja, da hast du nur das Bild, du hast die Haptik nicht, du hast nicht den Geruch, du hast auch vielleicht gar nicht den Kontext, weil auch die Bilder sehr modern gemacht werden. Das heißt, vielleicht bei großen Bildern, was du vielleicht eher machst, gibt es dann vielleicht ganz starke Close-ups von verschiedenen Details, die vielleicht dann gar nicht so wirken wie das Großbild. Natürlich passiert auch durch dieses Transportmedium, Instagram, wie sie alle heißen, natürlich auch eine ganz andere Aufmerksamkeit für euch Künstler. Ihr konntet vorher nicht mit eurem Bild, also gerade du nicht, Superblast, mit deinem Bild unterm Arm irgendwo in die nächste Stadt pilgern und sagen, hier bin ich und hier so sieht's aus. Vielleicht bei dir war das, Olaf, eher der Fall, aber es ist natürlich auch ein Medium, um auch eure Kunst auch in die Welt zu bringen. Na, absolut, auf jeden Fall. Also Instagram wird immer wichtiger. Genau. Ich meine, gut, jetzt haben wir, das hatten wir auch als Thema bei uns dort als Gruppe. Wir hatten da unterschiedliche Leute und alle haben unterschiedliche Followerzahlen. Mhm. Und der eine war wahnsinnig, der Stefan hatte 300.000 und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie geht das? Und er hat es ja auch erklärt. Also es gibt natürlich auch die jugendliche Generation, die weiß, wie sie das generiert und wie das auch alles nochmal vonstatten geht und dass das auch das Nummer 1 Medium ist, ja. Also früher war es so, du brauchtest einen Agenten, du hattest eine gute Website und heute sind die Kreativen, die heute in den Agenturen sitzen, gucken gar nicht mehr auf die Webseiten. Vielleicht gucken sie noch mal drauf, wenn sie das Instagram entdeckt haben. Wenn sie den E-Mail-Link nicht finden auf Instagram, dann gehen sie nochmal auf die Webseite. Instagram wird immer wichtiger. Und ich denke mir, ich sehe Instagram mehr ich sehe das natürlich aus meiner Perspektive als etwas, was wichtig ist. Auf der anderen Seite sehe ich das als Tool, um so ein gewisses Moodboard meine Arbeit zu schaffen. Ja, also es ist im Grunde ein Moodboard. Ja, also ich zeige, was ich mache. Vielleicht zeige ich ab und zu mal, wo ich das mache. Ich zeige, ob ich das in Afrika mache oder in meinem Studio. Manchmal darf man mal mein Gesicht sehen, manchmal nicht. Und das sind so Dinge, die haben sowas, weißt du, das ist so ein bisschen die Home-Story, die wir Künstler also so quasi für uns selbst machen. Und das ist schon wichtig, weil das ist aber einfach auch genau das, wo es heute lang läuft. Und ich meine, was ich zum Beispiel bei meiner Szene merke, ist, dass diese ganzen Sachen, wie zum Beispiel die Annuals, diese Bücher, die ganzen Sachen, die früher rausgekommen sind, die wahnsinnig teuer waren, um daran teilzunehmen, die sterben heute alle aus, weil da guckt keiner mehr rein. Also das hat dieses ganze Medium natürlich komplett abgelöst. Und das nächste, was abgelöst werden wird, wird wahrscheinlich auch diese ganzen Repräsentanten, weißt du, diese ganzen Agenturen, die wahnsinnig viel Geld für einen nehmen und auch nichts machen. Die habe ich ja auch lange Zeit erlebt und auch immer noch. Und manche sind auch wichtig, manche weniger. Aber es ist einfach so, dass das heute sich komplett auflöst, alles. Aber ist es nicht schön auch, auf der anderen Seite, dass jetzt quasi der Konsument dichter an den Künstler ranrückt, auch dadurch, wie du schon sagst, du, diese ganzen Agenturen und alles dazwischen, das gibt es nicht mehr, sondern es gibt die Möglichkeit, die ihr auch jetzt erlebt habt auf diesem Event, auch direkt mit euren Fans, Follower, Interessierten, Kritikern, Liebhaber, Hasser, auch irgendwie auch auf einen natürlichen Weg wieder in Kontakt zu kommen. Also ich finde das ganz wichtig, dass Kunst eigentlich auch so eine breite Fläche bedient. Also ich finde, Kunst sollte nicht in so einem elitären Elfenbeinturm sich bewegen, sondern, wie gesagt, ich komme aus dieser ganzen Comic-Kultur, Graffiti-Kultur, Grafikdesign. Letztendlich bin ich dafür, dass so viel wie möglich Menschen teilhaben sollten oder die Möglichkeit haben sollten, meine Arbeiten zu sehen. Und dass es nicht nur in diesem White Cube funktioniert, also nicht nur in der Galerie, sondern es auch darüber hinaus praktisch ich die Möglichkeit habe, da zu kommunizieren. Und Instagram ist praktisch ein Teil davon. Ob ich jetzt eine Weinflasche designe und die möglichst viele Leute beim Trinken sich genauer anschauen, ist mir vielleicht auch genauso wichtig, als wenn jetzt irgendwie eins von meinen Bildern nur bei Olaf hängt oder bei einem Sammler oder bei sonst irgendwas. Also es sind halt verschiedene Aspekte von der Kommunikation von dem, was ich eigentlich mache oder was ich ausdrücken möchte. Und ich glaube, deswegen möchte ich auch diese Vielseitigkeit davon praktisch haben. Durch diese Vielseitigkeit und auch diese visuelle Präsenz von vielen Leuten verändert sich dadurch auch die Kunstszene. Also werden Künstler sichtbarer, die vielleicht gar nicht sichtbar geworden wären, weil sie vielleicht ein super Talent haben oder ein toller Typ sind, aber in Anführungszeichen ihrer kleinen Galerie in der kleinen Stadt irgendwo niemals quasi in die große, ins große Lampenlicht kommen. Also ich glaube schon, dass durch Instagram auf jeden Fall vieles mehr sichtbar wird. Also das ist ja auch wie so ein, für uns selber ja auch so ein bisschen so ein Tool. Man hat ja, also auch selber als so ein Inspirationstool, ja. Also man guckt sich neue Leute an und entdeckt ja viel neue Geschichten, die man vorher nicht gesehen hat. Das ist ja heute, das ist ja in der Musik so, das ist in den Bildern so, überall kommst du ja viel schneller an diese Quellen ran, ja. Es sind auch Gleichgesinnte, denen du näher kommst, ja. Was ich auch interessant finde, dass letztendlich, wenn du das in deiner Gruppe, in deiner Stadt, wo du aufgewachsen bist, du triffst die Leute, die ähnliche Interessen haben, ob es jetzt Musik wäre, ob es jetzt irgendwelche kulturellen Veranstaltungen wären, ob du triffst einfach Menschen, die gleiche Interessen haben. Und das passiert jetzt aber gerade weltweit. Also praktisch, wir haben die Möglichkeit, mit Malern zu kommunizieren, die ganz woanders auf der Welt leben, die aber ähnliche Interessen haben wie einer selbst. Genau, also das glaube ich ist ein wichtiger Faktor. Also diese Kommunikation auch innerhalb von Communities, dass es das war früher ja so ein bisschen. Da musste man reisen. Seit Facebook ist das ja anders. Ich finde, Facebook ist ja das, was vor Instagram wichtig war, also genau. Auch als so Kommunikationstool. Ich habe das zum Beispiel immer gemerkt, weil ich ja viel im Ausland unterwegs war, dass sobald du natürlich mit Leuten befreundet bist, die in deinem Business sind oder in deiner Szene sind, ist es so zum Beispiel, keine Ahnung, du fährst nach Rio de Janeiro und guckst, da kennst du einen Illustrator und den rufst du an und der ist sofort bereit, dir auch zu helfen oder dir Tipps zu geben. Ja, das Gleiche passiert mir auch in Buenos Aires. Ja, natürlich. Und das sind natürlich Sachen, die seit dieser Geschichte ist das natürlich fantastisch, wie schnell sich auch diese Sachen verbinden. Und natürlich kannst du da so eine, ich sag mal, eine Öffentlichkeit erreichen. Die Frage ist nur, ist es wirklich so, dass das wirklich für jeden auch zum Erfolg führt? Weil heute natürlich, sage ich mal, viel, viel mehr Leute auf dem Markt dabei sind, als es früher der Fall ist. Und die Kunst ist wahnsinnig ein schwieriger Markt. Die Kunst ist immer ein schwieriger Markt. Aber es ist auch eine Schnelllebigkeit, weil natürlich die Kunden sehen so viel, die wollen immer wieder nur das Neueste haben, das Neueste. Ja. Und dadurch gibt es ja auch diese dass praktisch dein Stil vielleicht irgendwann veraltet ist innerhalb von kürzester Zeit, weil wieder das nächste, weil jetzt nur noch 3D das ist zum Beispiel etwas, was ich immer so für mich immer noch so toi toi toi gesehen habe, dass ich quasi nach knapp 25 Jahren Karriere mich nicht wirklich immer an so eine totale Mode gehalten habe und trotzdem überlebt habe und trotzdem auch immer noch wahrscheinlich jetzt mehr Erfolg habe als früher und immer aber Erfolg hatte. Und ich glaube, das hat das damit zu tun, dass ich mir treu geblieben bin und dass ich einfach so einen Stil habe, der vielleicht dann auch einzigartig war. Das ist mein Vorteil gewesen. Ich habe mich aber nie nach wirklichen Moden gehalten. Trotzdem bin ich immer von modischen, ich sag mal, von zeitgenössischen Kunden oder Dingen angesprochen worden. Und das hat viel damit zu tun, dass ich vielleicht nicht gerade so einen Trend aufgesprungen bin. Wenn heute aber, du siehst es heute, also du guckst dir Sachen an, die sind sehr, sehr trendy. Das ist ganz klar, wie etwas aufgeteilt ist, wie das in der Komposition ist, wie ist das vom Tool her, von dem Grafisch her. Und dann siehst du, dass eine ganze Menge der Leute gleich arbeiten und die werden jetzt eine Zeit lang damit irgendwie erfolgreich sein, dann wird es wieder vorbei sein. Und das ist halt immer die Geschichte, was machst du eigentlich? Wer bist du und wie viel lässt du von dir selbst in deine Arbeit einfließen? Wie wichtig ist dir das, was du da tust? Und wenn das natürlich mit einem kommerziellen Erfolg einherläuft, ist es wunderbar. Aber ich kenne zum Beispiel sehr viele Künstler, die sind wahnsinnig von ihrer Kunst überzeugt und arbeiten und sind fantastisch. Aber die haben überhaupt gar keinen Erfolg. Aber die arbeiten trotzdem. Und ich sehe das jedes Mal und denke so, wow, ja, ich meine, auf der einen Seite total tragisch, auf der anderen Seite faszinierend, dass jemand diese Kraft hat, weiterhin für seine Kunst sich aufzuopfern und gerade mal vielleicht, wenn er Glück hat, gerade mal die Miete zahlen kann. Und es gibt Künstler, die sind sehr erfolgreich gewesen und meinetwegen nicht erfolgreich genug und dann werden die von ihren Galerien entlassen. Also dieser Kunstmarkt ist wahnsinnig kompliziert und der ist, das ist auch zum Beispiel ganz witzig, wenn du, weißt du ja selber, wenn Leute Bilder kaufen wollen, die gehen zum Autohändler und können vielleicht noch ein bisschen handeln. Mhm. Die gehen zu Gucci, da können sie schon mal nicht handeln. Aber kaum sind sie in der Galerie. Direkt Prozente. Prozente. Dann wollen sie am besten nochmal. Ja. Vergessen sie auch oft, dass hinter dem ganzen Bild ja auch noch 50% gehen an Galeristen, 50% der Künstler. Das ist denen auch scheißegal, was der Künstler kriegt. Natürlich ist diese 50-50% Klausel für viele Leute. Weil es auch funktioniert. Also die machen das ja auch nur, weil es funktioniert. Die würden es ja nicht machen, wenn es genau. funktioniert. Im Kunstmarkt, das ist halt einfach ein dreckiger Markt. Ja, also ist einfach so ein bisschen so in Anführungsstrichen. Er ist einfach schwierig und er ist von Kategorien abhängig. Wir reden ja jetzt, wir sind jetzt nochmal, was die Galeriearbeiten anbelangt, sind wir jetzt nicht in diesen Top-World-Galerien, die wirklich, also das sind quasi Unternehmen, ja. Und da geht es schon um Millionenbeträge. Aber auch wenn du in dieser Kategorie mitspielst, dann ist es schon wieder so, dass man schon weiß, die nächste Ausstellung ist quasi ausverkauft und die Leute arbeiten quasi so ein bisschen schon vorher für die Ausstellung, die sie in 2 Jahren machen. Wir leben noch natürlich in so einem Kunstmarkt, meine Bilder sind, würde ich nicht sagen billig, aber sie sind nicht so teuer, dass ich in so einer Kategorie mitspiele. Und da ist es total schwierig, auch das Verständnis dafür aufzubringen oder den Leuten zu verstehen zu geben, wie kommen solche Preise überhaupt zustande? Was ist das eigentlich alles? Wo kommt dieses ganze Konstrukt her? Und ich kriege sehr viele Anfragen von Menschen, die fragen, oh, kann ich ein Original kaufen? Dann sage ich, die Preise, dann höre ich nichts mehr. Oder, gibt es auch einen Print? Aber weißt du, das ist natürlich klar. Es ist wahnsinnig schwierig, diese Welt der Kunst und der Preise, ich sage nicht die Kunst, sondern die Preise und die Kunst, dieses Konstrukt zu verstehen. Das ist auch eher ein komisches Konstrukt. Also ich meine, das ist ja nicht, ist ja kein Gegebenes, sondern es ist ja praktisch von Typ oder von Galerie zu Galerie ist das ja unterschiedlich, was sie für eine Preispolitik haben, was für eine Art von Künstler die betreiben. Und aber das ist ja auch eigentlich ein wichtiges Thema bei euch in der Branche, weil sonst könntet ihr beide jetzt nicht hier sitzen, ihr könnt euch eure Mieten nicht leisten, ihr müsstet auf das Wasser und dann Wein spekulieren, den ihr jetzt hier ausgegeben bekommen habt. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Übung, sondern es ist ja auch ein Stück weit eine Belohnung für das, was man auch an kreativem Schaffen eigentlich auch hat. Das ist eine Wertschätzung, genau. Aber ich sage auch immer, also ich bin froh, dass ich auch im Grunde genommen im weitesten Sinne dann auch ein Geschäftsmann geworden bin, weil so ganz naiv als Künstler im Atelier zu sitzen und überhaupt keine Ahnung zu haben, wie man es macht, auch Bilder zu verkaufen oder einfach wegzugeben oder auch kommerzielle Jobs anzunehmen und für ein Apple und Ei zu arbeiten, also diesen Wert, den du hast oder auch zu wissen, was passiert mit deiner Kunst, für was wird die genutzt, weißt du, diese ganzen Geschichten, Nutzungsrechte. Es gibt genügend Geschichten, die man wissen muss, um seine Preise festzulegen. Und wer das nicht weiß, hat verloren. Und viele Kunden heutzutage nutzen das auch aus oder sie sind selber nicht mehr in der Lage, das zu wissen. Also gerade die neue Generation von kreativen Artdirektoren hat überhaupt gar keine Ahnung mehr. Das finde ich ein bisschen schade. Aber es ist halt etwas, was man auch vergisst oft, wenn man heute zum Beispiel studiert, dass die Leute gar nicht mehr in der Lage sind, auch zu sehen, okay, jetzt bin ich auf dem freien Markt, jetzt muss ich mich auch mit diesen schnöden Mammum der Finanzierung und des Geldes und des Einkommens aber da gibt es ja auch kein Training dazu. Aber das ist wichtig, finde ich. Ich finde es wichtig, grundsätzlich auch die Leute auf diesen Markt vorzubereiten. Weil genauso wie in der Illustration ist es zum Beispiel so, ich sage immer, ich kann am Tag arbeiten und 50 Euro verdienen, ich kann am Tag arbeiten und 5000 Euro verdienen. Das ist, die Arbeit ist die gleiche, aber die Bezahlung ist immer anders. Und es kommt immer darauf an, was mache ich, für wen mache ich es, wo wird es gedruckt, was wird da und so weiter und so fort. Da gibt es so viele Aspekte, wenn du die nicht kennst, dann hast du eigentlich schon gleich verloren, weil dann kannst du dich nicht steigern oder der nächste Kunde sagt, wieso, du hast es für 10 Euro gemacht, warum willst du jetzt 100? Das sind einfach so Kleinigkeiten und das sind Dinge, auf die man die Studenten zum Beispiel, finde ich, auch vorbereiten sollte. Und ich rede jetzt nicht nur vom Kunstmarkt, ich rede jetzt auch von der Illustration, weil der Kunstmarkt ist da nochmal viel komplexer. Wie habt ihr das gelernt? Also wo kam der Punkt, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt ein Teil, mit dem muss ich mich jetzt auseinandersetzen? In dem Moment, wo man sich selbstständig macht, muss man das. Das ist wie ins Haifischbecken springen, das muss. Und das ist einfach so eine Learning Curve. Also praktisch, genau, in Auseinandersetzung mit Agenturen, Kunden, anderen Kreativen, das ist einfach so eine Learning Curve einfach. Der Marktpreis für sich selbst zu ermitteln ist ja relativ schwer. Bei dem Produkt, was ich kaufe, ein Stück Butter, weiß ich, kostet Summe X. Und wenn ich dann weiß, okay, das ist der Premium-Hersteller Y, da kostet es vielleicht ein bisschen mehr und beim Discounter kostet es vielleicht ein bisschen weniger. Aber ich weiß ungefähr, wie sich das Ganze für so ein echtes Stück Wert, was ich in der Hand habe, irgendwie verhält. Wie ist das bei Kunst? Bei Kunst ist es im Grunde ein bisschen anders, aber auf der anderen Seite quasi ähnlich. Also es ist im Grunde so, du bist jemand, der nichts ist. So, und dann fängst du an, jemand zu sein. Und das macht vielleicht so einen ersten Preis. Und das heißt also, du hast vielleicht die Möglichkeit, Veröffentlichungen zu haben. Es geht darum, hast du Bücher schon rausgebracht? Wie viele Ausstellungen hast du hinter dir? Gibt es Presse über dich? Also es kommt, alles, was dazukommt, erhöht immer so ein bisschen deinen Preis. Also es ist im Grunde so ein bisschen ein hartes Arbeiten, um den Preis zu erhöhen. Der Preis ist nicht von Anfang an da. Es gibt natürlich heute, wenn du jetzt von Anfang an, sag ich mal, in einer super Galerie bist, die dich als jungen Künstler gleich ins kalte Wasser schmeißt und sagt, hier, das ist der neue Shootingstar, kann es schon relativ hochpreisig anfangen. Nur haben diese Künstler oft das Problem, dass sie in den Preisen nicht mehr runtergehen können. Und dann sind sie wirklich gefangen, weil dann haben sie einfach, wenn sie nicht mehr auf dem Markt gefragt sind, keine Chance. Oder sie müssen wirklich sie würden nicht mehr auf diesem Markt wirklich agieren können. Also du fängst einfach erstmal klein an und arbeitest dich quasi hoch. Und das sind wirklich so kleine, wirklich wie so, ja, das hat wirklich was mit so kleinen Faktoren zu tun. Hast du Publikationen, hast du ein Buch rausgebracht? Welche Marken hast du gearbeitet? Kunden, und so weiter und so fort. Das sind einfach so kleine Listen, die dann sich immer weiter aufrecht nach oben hin zählen und dann wird das ein bisschen teurer. Und wie ist es mit euren Kunden? Könnt ihr, arbeitet ihr mit Kunden gerne zusammen, die, oder seid ihr auf Kunden angewiesen? Gibt es Agenturen? Könnt ihr ganz frei arbeiten? Gibt es wirklich so Faktoren, die von außen kommen und sagen, hier musst du was tun, um zum Beispiel in deiner Karriere weiterzukommen, oder hier musst du was tun, weil du schon mit ihm was gemeinsamer gemacht hast? Wie entwickelt sich dann dieser Kundenstamm, wo ihr eure Kunst ja auch präsentieren könnt? Ihr macht das ja nicht nur in eurem steilen Kämmerlein, sondern natürlich ist auch ganz, ganz viel für Kunden, um auch sichtbarer zu werden. Mhm. Wie entwickelt sich das dann? Also ich glaube, wie alles im Leben mit Kunden entwickelt es sich so, dass du in dem Moment, wo du gerne mit jemandem arbeitest, jemand, wo du das Gefühl hast, da ist ein Verständnis für dich und deine Arbeit da, da ist ein gemeinsamer Respekt da, und da entwickelt sich das, dass man so eine Art von Beziehung eingeht, also wie in anderen Bereichen vom Leben. Und genau, und umso besser die Beziehung und die Kommunikation da funktioniert, umso besser ist praktisch das Arbeitsleben. Also so sehe ich das irgendwo. Also bei mir ist es so, dass ich viel für kommerzielle Kunden als Illustrator gearbeitet habe und mittlerweile sage, es gibt jetzt nicht mehr den Kunden, mit dem ich arbeiten müsste, damit das jetzt für meine Karriere so gut ist, sondern eher, es ist eher so, dass ich jetzt in der Situation bin, dass schon mich große Firmen jetzt anfragen, die was mit mir machen wollen als Künstler. Das heißt, ich habe mich quasi dahin entwickelt, dass ich sagen kann, ich bin kein Dienstleister mehr, sondern ihr nehmt mich als Olaf Haig, als den Stil, den wollt ihr, um euer Produkt nach vorne zu bringen. Das heißt, ich kann machen, was ich will. Das heißt nicht, dass ich machen kann, was ich will, aber ich bin als in meinem Stil, was ich kann, meine Persönlichkeit, dass das einbringen. Natürlich gibt es dann wiederum Kunden, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, wenn so ein großer Kunde wie jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, den Kunden, für den ich gerade arbeite, der kommt aus der Parfum-Ecke und so weiter. Das sind dann schon natürlich Sachen, auf die ich achten muss. Da gibt es eine limitierte Geschichte insofern, dass ich vieles nicht machen darf. Aber im Endeffekt, das Produkt wird nachher nach Olaf Haig aussehen. Und darum geht es mir im Grunde genommen. Ich finde es spannend, dass ich mittlerweile schon meine Ästhetik und mich selber in das Produkt einbringen darf. Und das deswegen werde ich gebucht. Es geht jetzt nicht darum, dass jemand sagt, ich suche jetzt jemanden, der einen guten Vogel malen kann, jetzt nehmen wir Olaf Haig, sondern die wollen jetzt Olaf Haig haben, weil der die Vögel so malt. Genau, weil die sich praktisch an dir kulturell aufladen. Also sie brauchen ja eine Aufladung, weil die Marke an sich ist ja erstmal steril und die muss ja erstmal gefüttert werden mit kultureller Aufladung. Und trotzdem sind die Kunden, die mich anfragen, schon in meiner sphärischen Welt zu Hause. Ja, also genau, es ist genau, jetzt nicht so. Genau, aber da ist halt dieses Verständnis, das, was ich gerade gesagt habe. Also es gibt jetzt zum Beispiel, ich sag mal grundsätzlich, ich weiß nicht, mir fällt jetzt kein Kunde ein, aber es gibt sicherlich viele, die nicht mit mir arbeiten würden. Aber gerade diese sphärische Welt, ich sag mal, gerade das ist das, was ich jetzt feststelle, ist gerade, dass ich jetzt nach so vielen Jahren merke, dass die Leute gerade jetzt wieder auf so mal einen jemanden wie mich, der so eine Stilistik hat, auch wieder scharf sind. Also dass das so dieses Gemalte, dieses Handmade, das ist gerade wieder so gefragt. Mhm. Und ich habe jetzt gerade ein paar wahnsinnig große Namen, die mich anfragen deswegen. Und da muss ich sagen, wow, das ist schon spannend. Ja. Mhm. Also ich bin ja auch jemand, als Selbstständiger oder als Künstler bist du ja immer im Zweifel. Du bist ja immer abhängig davon, dass es läuft. Jetzt läuft es zwar schon immer, aber ich bin natürlich trotzdem immer im Zweifel, weil es ist ja Natur gegeben. Genau. Und deswegen kann ja gar nicht sein. Kann ja gar nicht sein. Deswegen morgen kannst du die Rente nicht mehr bezahlen, die Miete nicht mehr bezahlen. Ja. Die Rente auch. Die Rente bist du schon kopfmäßig, bist du schon in der Rente. Ja. Und dann denkst du so, ja, okay, ne? Kaum ist mal 3 Wochen, kann auch mal sein, dass 3 Wochen Ruhe ist und dann willst du eigentlich auch, dass Ruhe ist und dann schon bist du schon wieder in Panik. Kann ich genießen, die Ruhe. Ja. Ja. Und deswegen bin ich zum Beispiel jetzt mittlerweile so, dass ich sage, ich muss mir eigentlich diese Zeit nehmen, zu sagen, ich mach mal 2 Monate lang, sag alles ab und mach jetzt meinetwegen nur Kunst oder sowas und versuche wirklich auch den Kampf mit mir selber zu führen, zu sagen, ich muss absagen und mache freie Sachen, so weh das auch tut. Hm. Und das kann ich aber nur machen, wenn ich nicht in Berlin bin. Da muss ich raus sein, muss ich in einer anderen Welt sein, die mich abhält von dieser Routine. Und das finde ich immer ganz interessant. Das will ich zum Beispiel nächstes Jahr, habe ich mir überlegt, zum Beispiel mal so eine Art Residency zu machen oder sowas, dass man einfach mal so, da müssen wir nochmal drüber sprechen, ich habe so ein paar ganz gute Sachen entdeckt. Super. Aber dass du so weg von der Welt bist, um einfach zu sagen, ich bin auch in der Lage, Sachen abzusagen und mich auf andere Sachen zu konzentrieren. Aber, also nicht aber, sondern In dem Moment, wo du dich da rausnimmst und dich um deine eigenen Sachen kümmerst, wird deine Arbeit hier nur noch weiter weiterentwickelt. Total. Also praktisch, es bringt dich ja eigentlich als Künstler oder als Mensch, bringt sich ja auch viel weiter. Ja. Das heißt, da bist du danach noch viel wertvoller für einen Kunde, weil du ja praktisch deine Formsprache und alles weiter. Aber ich musste das lernen. Ich musste dieses, muss man auch, dieses, genau. Ich musste lernen, genau, dieses Sicherheitsdenken aufzugeben. Ja. Ich habe damit angefangen eigentlich vor ein paar Jahren, dass ich 3 Monate nach Südafrika gegangen bin und immer alle 2 Jahre für 3 Monate dort war, um eine Ausstellung vorzubereiten und 3 Monate lang mich komplett vom Markt weggenommen habe und nur wirklich dort für die Ausstellung gearbeitet habe. Da war es auch egal, ob Internet funktionierte oder nicht. Und diese Zeit. Meistens nicht. Meistens nicht, genau. Und diese Zeit war geprägt immer von dieser Angst, oh Gottes Willen, wie kannst du das machen? Du kannst jetzt auch dann 3 Monate kein Geld verdienen und du musst so viel Geld ausgeben, dass du hier in Südafrika bist. Aber es war auch immer witzig. Erstmal hatte ich immer das Gefühl, ich habe da irgendwie so einen Gong getätigt da oben und die Leute haben mich auch 3 Monate lang quasi in Ruhe gelassen. Das hat mich zwar auch wieder nervös gemacht. Auf der anderen Moment Seite mal, keiner mag mich mehr. Auf der anderen Seite habe ich gesagt, wow, was ist denn das los? Ja, also irgendwo scheint das ja zu funktionieren. Und das ist immer eine unglaubliche Erfahrung, ja, dass du dich selber, weil das war, meinte ich ja schon immer, ich musste immer alles aus mir selbst holen. Nur hast du dann trotzdem diesen Sicherheitsmechanismus eingebaut, ja. Also diese Freiheit ist natürlich auch immer dein Feind. Mhm. Und das sind ganz interessante Geschichten immer, die man so gar nicht kennt, wenn man angestellt ist oder zum Beispiel einen Chef hat oder hier Untergebene, wollte ich schon sagen. Arbeitnehmer. Genau. Ja, absolut. Sprechen wir mal ein bisschen über die Kunst-Community hier in Berlin. Ihr seid jetzt beide bewusst nach Berlin gekommen. Hat ja einen bestimmten Grund. Du hast vorhin schon gesagt, dass damals war Berlin die Stadt der Kreativen, der Macher, der Künstler. Ist es heute ja immer noch zum gewissen Teil. Wie ist denn die Kunst-Community in Berlin? Warum muss man denn als Künstler hier in Berlin sein? Oder warum ist man als Künstler auch in Berlin? Also ich bin mir gar nicht sicher, ob man überhaupt in Berlin sein muss mittlerweile als Künstler. Ich glaube, mittlerweile ist es fast interessanter, wenn du nicht da bist und dich zurücknimmst und wirklich an deinen eigenen Sachen arbeitest. Ich glaube, in der Zeit, wo ich hergekommen bin, da war das einfach noch so ein Thema für mich. Also 2000 war einfach für mich so ein Thema. Ich wollte weg aus Heidelberg. Heidelberg ist dann doch ein bisschen kleiner. Da kennt man dann alle schon und da ist dann auch nicht so viel für mich passiert. Und ich wollte mich aber eigentlich mehr so mit viel mehr kulturellen Sachen auseinandersetzen können und allein die Möglichkeit zu haben, dass man sich auseinandersetzt, ob man jetzt ins Theater gehen will, ob man sich jetzt eine Ausstellung angucken will. Mittlerweile ist man ja fast überfordert an der Übermasse an Veranstaltungen. Kleine Galerien zu sehen, große Galerien zu sehen, Museum zu sehen, genau, also es gibt einfach diese kulturelle Vielfalt, die ich sonst in Deutschland eigentlich nicht wirklich so hätte finden können. Oder ja, und Berlin war für mich einfach so ein. Das ist so ein. Das ist der Hauptgrund. Ja. Diese Selbstverständlichkeit der Kultur. Das hast du ja, sobald du in einer anderen deutschen Stadt bist, nicht mehr so stark. Und das ist natürlich auch damals vielleicht, als wir hergekommen sind, eine andere Geschichte gewesen. Da hat man auch, glaube ich, tatsächlich noch diesen Community-Gedanken gehabt. Der ist heute vielleicht nicht mehr so stark da, glaube ich, weil es hat sich einfach vergrößert, ja. Und dieser Anfangsaspekt, dass wirklich Leute angefangen haben, diese Welt in Berlin auch wirklich kreativ zu gestalten und dass du das auch gespürt hast, dass die angefangen haben, das ist ja vorbei, ja. Also ich weiß noch, damals, als ich in der Linienstraße wohnte in Mitte, ja, so neben mir Claudia Skoda, neben 2-Raum-Wohnung und also, weißt du, so Leute, die alle irgendwie angefangen haben, Musik, Mode, Illustration, Kunst zu machen, das waren alles Leute, das war ein kleiner Haufen, ja. Der Rest war alternativ und der hat so für sich gewagt, aber die ersten Leute, die auch versucht haben, daraus sowas über die Grenzen hinaus hinweg zu machen, also erfolgreich damit zu sein, das war ein spannender Aspekt. Heute sind so viele Künstler hier, heute sind so viele Leute aus der ganzen Welt in Berlin, das ist einfach, dadurch ist so eine Selbstverständlichkeit des kulturellen Verständnisses gegeben. Das heißt, du hast einfach ohne Probleme lernst du Leute kennen, die aus dem kreativen Bereich sind. Sobald ich aber in Bonn bei meinen Eltern bin, zum Beispiel, kriegst du das nicht mehr so stark mit. Ja, also ich meine, ich bin in Berlin nicht, weil ich muss als Künstler, sondern weil ich diese Selbstverständlichkeit einfach leben will und muss. Ich brauche meinen Ausgleich, aber der hat dann nichts mehr damit zu tun, dass ich in der künstlerischen Community sein will, dann will ich in einer Tour sein oder was weiß ich, in einem anderen Land. Aber heute, was Berlin ausmacht, ist, dass dieses Überangebot einen auch irgendwo beruhigt, auch wenn du es meistens gar nicht mehr annimmst. Gar nicht. Genau. Aber zum Beispiel war ich natürlich früher jede Woche im Theater, und das mache ich heute auch nicht mehr so oft, und wenn ich ins Theater gehe, bin ich immer ganz erstaunt. Ich kann, gehe in 5 Minuten, gehe ich ins Deutsche, ich war gerade bei Polish und bin super. Für 5 Minuten gehe ich da zu Fuß hin, und dann sitze ich da und denke so, wow, ja, du gehst 5 Minuten und bist im deutschen Theater und siehst Sophie Reuss, und dann denkst du so, weißt du, in welcher Stadt kannst du es machen? Es ist aber selbstverständlich, dass du es hier machen kannst. Und das sind so Dinge, die finde ich auch spannend. Und du lernst natürlich auch die Akteure dieser kulturellen Welt kennen. Also ich bin zum Beispiel oft eingeladen, auch bei irgendwelchen Zeitschriften essen oder Kulturevents, und dann sitzt man neben irgendeinem berühmten Schauspieler oder was weiß ich was. Das ist spannend. Ich finde das spannend, dass du so ein ganz klares, persönliches Gefühl hast, was in Deutschland auch kulturell passiert, ja. Du musst die Glotze anmachen und die Gesichter sind dir bekannt, weil du sie nebenan im Restaurant siehst. Und das sind so Kleinigkeiten, die mittlerweile vielleicht für mich nicht mehr lebensnotwendig sind, aber so eine Selbstverständlichkeit sind, und das möchte ich nicht aufgeben. Ich glaube, ich merke das auch, würde es erst merken, wenn ich aus Berlin weg wäre. Genau, was dir fehlt. Was mir fehlt. Eigentlich, dass das eigentlich so eine Art von Nahrung ist. Ja. So eine, die man eigentlich braucht, genau. Geht ihr beide auch noch bewusst in Berlin zu neuen Künstlern, neuen Galerien? Guckt euch neue Dinge an? Ja, klar. Absolut, ja. Also ich glaube, das gibt ja immer diese erstmal gibt es grundsätzlich ja Events, wie, sag ich mal, jetzt meinetwegen Gallery Weekend und Messen, das sind so einmal die Sachen. Dann du bist dann wahrscheinlich noch mehr unterwegs, mittlerweile auch in diesem ganzen Underground-Ding, was für mich vielleicht oft gar nicht mehr dass ich gar nicht mehr so stark nutze, weil wir kommen auch aus einer anderen Kunstszene dadurch erstmal. Was ich aber ganz interessant finde, ist grundsätzlich auch dann wieder Leute kennenzulernen, die einen da auch wieder, weißt du, so die Augen öffnen. Weil du kannst ja in Berlin, egal wie lange du hier lebst, immer auch wieder was Neues entdecken. Und das ist halt das Spannende. Genau, gibt so viele Nischen. Und du hast halt jemanden, den du kennenlernst, und der sagt dir, das ist eine Nische, und guckst dir das mal an. Ja, sag mal offen dafür. Und das ist das Spannende, ja. Und dann lernst du irgendwann Leute kennen, die Sachen dir zeigen, für die vielleicht, von denen hast du gehört, aber du hast gar keinen Berührungspunkt bis jetzt gehabt. Und das, glaube ich, wenn man in Berlin lebt und dafür offen ist, dann kann es nur belohnt werden. Ja, glaube ich auch. Also gerade diese verschiedenen Nischen, die interessieren mich auch ganz extrem. Also teilweise kommen Leute zu mir zum Geburtstag, die sich gegenseitig noch nie im Leben gesehen haben. Und ich bewege mich praktisch in verschiedenen Nischen. Und die treffen sich dann immer wieder einmal im Jahr und treffen sich aber nur bei mir. Und die sind dann so, okay, aber wir sehen uns sonst niemals in Berlin. Weißt du, was ich meine? Also das ist halt nur dieses Nischendenken dann auch gibt, dass man sich praktisch immer nur in seinem eigenen Kreis bewegt, ob das jetzt irgendwie nur im gleichen Stadtteil ist, ob es nur im gleichen kreativen Umfeld ist oder sowas. Ja, aber das finde ich auch, das finde ich ja, was Berlin so ausmacht, ist ja das Spannende, dass ich habe das immer versucht, so ein bisschen so diesen Salongedanken, ja, so quasi. Also zwar nicht, dass ich jetzt mal sage, ich mache jetzt irgendwie, ich mache das zum Beispiel, wenn ich Essen mache. Ich versuche immer so einmal im Monat zum Beispiel ein Essen zu machen für 8 bis 10 Leute und koche auch selber und so weiter und lade dann immer bewusst auch Leute aus verschiedenen Ökosystemen ein. Ne? Ja, also aus verschiedenen Planeten. Mhm. Ja, die kommen. Das finde ich toll, wenn diese aufeinander kommen und da passiert dann was. Ja, manchmal finde ich das auch nicht gut. Ich hab das zum Beispiel gelernt, ich habe gemerkt, dass das eigentlich immer funktioniert. Mhm. Weil du die Leute ja magst. Ja. Praktisch. Gut. Und dadurch. Vielleicht habe ich schon wieder mein. Ja, das ist wieder so total separiert. Aber die Sache ist einfach trotzdem, glaube ich, dass ich bin ja jemand, der nur auf Energien aus ist. Ja? Also ich glaube, ich kriege das so mit, wenn ich Menschen mag und ich habe das Gefühl, wenn ich jemanden spüre, dann mag ich den und dann sind wir sofort auch auf einer Wellenlänge und ich kann mich super gut mit denen unterhalten. Wenn ich das nicht spüre, Gottes Willen, kriege ich das gar nicht mehr mit, wer da nebenan sitzt. Also es ist bei mir auch so, ja, ich kriege das dann gar nicht mit. Und aber wenn ich solche Leute dann auch natürlich einlade, dann weiß ich vielleicht, dass das irgendwas mag sein. Genau, dass es mag sein, dass ich da schon so ein bisschen, dass ich da ein bisschen voreingenommen bin. Nee, aber ist ja gut. Das bedeutet ja, dass du praktisch dieser Nukleus bist da in der Mitte, der das vielleicht dann auch so zusammenhält oder so. Ich mag das total gerne. Ich finde es auch wahnsinnig wichtig. Und das fand ich in Berlin immer schon so toll, dass du hier, also ich wenigstens, habe hier immer tollste Leute kennengelernt. Und ich höre dann von Menschen, die hier seit ein paar Jahren wohnen, die sagen, oh, Berlin ist so kalt und Berlin, du lernst keine Leute kennen. Dann sage ich immer, komisch eigentlich. Das ist genau das Gegenteil, wie ich Berlin sehe. Ich habe zum Beispiel, als ich in Amsterdam wohnte, gut, da war es, ist ja ein bisschen her schon, da habe ich zum Beispiel gesagt, die Holländer waren mir zu privat. Mhm. Keiner hat dich eingeladen nach Hause, keiner hat die Türen geöffnet. Und dann kommst du nach Berlin und das war damals November vor 24 Jahren, ich glaube, es war der kälteste November, den wir je hatten in der Aufzeichnung. Und ich habe auf einmal da gesessen und auf einmal um 3 Uhr war es schon dunkel und ich habe gedacht, was machst du in dieser scheiß dunklen Scheißstadt? Ja, diese grauen, schwarzen Wände und jeder Zweite hat noch mit Kohle, ich übrigens die ersten Jahre auch geheizt und es hat gestunken und es war schwarz und ich habe dieses Kohle-Ding nicht angekriegt, hab gefroren, hab gedacht, was machst du hier, jetzt bist du auf einmal auf einmal so, quasi einen Tag nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, so fühlte ich mich. Und du lernst auf einmal Leute kennen, die dann auf einmal alle haben 150 Quadratmeter Wohnung. Ja, das ist geil. Also, hey, und dann laden die dich ein und der Kaminofen ist warm und man wird zum Essen eingeladen. Und das war genau das Gegenteil von Amsterdam. Und ich fand das super interessant, wie die offen die Leute waren und wie offen sie einen auch nach Hause eingeladen haben. Und das fand ich immer einen spannenden Aspekt von Berlin. Dass viele vielleicht das heute vielleicht nicht mehr mitbekommen, mag auch daran liegen, dass viele Leute von auswärts kommen und sich nur noch in ihrer eigenen kleinen Szene bewegen. Also dass vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht bleiben die oder Spanier unter sich und die, ne, also das ist ja so ein bisschen dieses Immigrationsproblem, dass nicht nur, ich sag mal, nicht nur Leute haben, die wirklich immigrieren müssen, sondern auch wie in New York und auch in anderen Ländern, dass immer die Ausländer unter sich bleiben. Ich weiß, dass zum Beispiel in New York meine europäischen Freunde auch nur europäische Freunde haben, ja. Und dann sind da 10% sind amerikanische Freunde. Das ist immer so ein bisschen dieses Thema der Großstadt. Und das mag natürlich auch ein Sprachproblem sein, aber ich zum Beispiel habe immer Leute eingeladen und wenn da zwei Englisch gesprochen hat, hat der ganze Tisch Englisch sprechen müssen. Mir war das immer egal. Für mich war das eher so eine Art von, wow, jetzt sprechen wir Englisch, ist doch toll. Genau. So eine Verständigung und einfach, dass Leute zusammenkommen, die normalerweise nicht zusammenkommen. Genau. Finde ich super. Machen wir bei uns zu Hause auch so. Kommen an den Tisch, da kommen die Leute von überall auf der Welt. Da hast du manchmal hast du Leute aus China, manchmal hast du Leute aus Afrika, manchmal hast du Leute aus Südamerika. Die sitzen da und dann gehen halt die verschiedenen Sprachen los, ne? Und die verschiedenen Kulturkreise. Und aber irgendwo findet man doch immer so eine so einen Austausch oder so einen Schnittpunkt. Und das ist zum Beispiel bei manchen Galerien so. Wenn du da irgendwann mal aus irgendeinem Grund, warum immer, auf der Liste bist und zum Galerie-Dinner zum Beispiel eingeladen wirst, dann verschiedene Sammler kennenlernst. Oder also gar nicht mal für mich persönlich ist es wichtig, weil das ist noch eine andere Kategorie. Aber diese Leute aus aller Welt, die in Berlin sind und die dieser Stadt dann auch so ein gewisses Licht geben. Ich finde es zum Beispiel auch total spannend. Ja, also dieses wie gehen einfach zum Beispiel auch die Ausländer mit der Stadt Berlin rum um, ne? Ich komme zum Beispiel aus einer Generation, wo ich eigentlich Deutschland zum Kotzen fand, ja. Und ich wollte mit diesem Land eigentlich nichts zu tun haben. Das hat mich alles, ich bin in der Schule war es immer so, Deutschleistung bis hin zur Geschichte. Es ging immer nur um Nazi-Literatur und so weiter. Es ging immer darum, weißt du, dass diese Schuldfrage war immer ein Thema der Erziehung. Und das war auch wichtig. Auf der anderen Seite war es so, dass ich was ich so vermisst habe, war Visionen, ja, so dieses Ausbrechen, so dieses Raus und dieses Internationale, dieses Bunte. Und wäre die Mauer nicht gefallen, wäre ich nicht in Deutschland. Berlin ist für mich eigentlich so ein Ort, der genau das heute hat, wovon ich dann auch geträumt habe, so ein Mischmasch von Kulturen und nicht nur, weißt du, nicht nur in Frankfurt die Banker und nicht nur in Bonn die Juristen und nicht nur in Hamburg das und in München das, sondern es gibt hier wirklich so eine andere Art des Lebens, die zum Beispiel ich als sehr international empfinde und die auch nicht so deutsch ist und trotzdem ist Berlin eine sehr wahre deutsche Stadt und dieser Kontrast ist gar nicht mal so schlimm, weil du sollst ja auch deine Wurzeln nicht irgendwie verlieren. Oder verleugnen. Verleugnen, das war das Wort. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Und das war für mich in Berlin immer einer der größten Punkte. Und dass das jetzt gepaart ist mit Kunst und Kreativität, ist natürlich nochmal umso besser. Ich glaube, wovon du gerade sprachst, war ja auch ein Stück weit die richtige Peer Group zu finden, ne? Ganz bewusst. Und ich glaube, da habt ihr beide recht. Es gibt einmal dieses Ökosystem Berlin. Man kommt aus seinem eigenen Kiez nicht raus. Man trifft sich mit seinen Leuten, die quasi aus der Gegend sind, zugezogen oder wie auch immer. Und dieses Grenzen durchbrechende über alle Kulturschichten, da überhaupt irgendwas zu veranstalten. Ich glaube, da triffst du auch in Berlin dann die Leute, die das auch wirklich können und nicht die es müssen. Weil gegebenenfalls auch in den Kleinstädten bist du halt gezwungen, gibt halt nicht so viele. Ja, dann kommen halt nur immer die üblichen 6 Verdächtigen. Ja, und mal 2 neue. Und in Berlin hast du halt genau diese Möglichkeit, dass du halt diesen unendlichen Pool an Leuten hast, die entweder hier leben, hierher kommen, hier durchreisen oder sich einfach nur kurzzeitig diese Stadt einfach mal gönnen oder auch geben. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz spezieller Punkt. Beeinflusst euch das auch in eurem Tun, diese Internationalität? Wir haben vorhin drüber gesprochen, eigentlich müsstest du heute als Künstler nicht mehr in Berlin sein, weil es gibt Möglichkeiten, deine Kunst auch in der irgendwo anders zu tun und gerade nicht in Berlin zu tun, aber natürlich auch diese aktive Befruchtung, sage ich mal, was da in der Szene passiert, ist natürlich auch für euch sicherlich auch ein wichtiger Punkt. Ja, absolut. Also genau, also wie gesagt, das ist ja so eine Art von Nahrung. Also nicht nur dieser Kultur, nicht nur dieses kulturelle Angebot, sondern das kulturelle Angebot ist ja natürlich auch von diesen Kulturschaffenden, also dass man praktisch in Kontakt mit Kulturschaffenden ist und Menschen, die einen auch geistig praktisch weiterbringen können. Wo man verschiedene Aspekte vielleicht findet, die man vorher so nicht gesehen hat oder wo einem neue kulturelle oder künstlerische Praktiken auch gezeigt werden. Ne? Also ich meine, ich hatte zum Beispiel mit Theater nicht besonders viel zu tun und plötzlich sehe ich viel Theater oder Tanztheater und sehe plötzlich viel Tanztheater. Also und das ist dann so eine ganz andere Art und Weise. Nicht, dass ich das jetzt unbedingt machen wollen würde, aber es öffnet mir doch irgendwelche Horizonte. Und genau. Und dadurch sieht man dann natürlich auch internationale Produktionen, die wiederum internationale Performer beinhalten, mit denen man sich dann praktisch auseinandersetzen kann. Finde ich extrem spannend. Also ich meine, ich habe, sag mal, es ist so eine auch natürlich irgendwo eine Bubble, in der man lebt. Die habe ich mir auch ausgesucht. Aber ich kann mir das auch erlauben, mir die auszusuchen, weil ich weiß nicht, es leidet keiner, wenn ich in dieser Bubble bin, ja, also es leidet keiner darunter. Und ich habe natürlich in Berlin, insofern sagst du, dass der Kiez ist der Kiez, das mag auch sein, auf der anderen Seite versuche ich diese Kieze durchbrechen, aber die Bubble bleibt die gleiche. Natürlich kenne ich hauptsächlich Menschen, die im kreativen Bereich tätig sind, ja, und das sind Leute, die meinetwegen aber auch in verschiedenen kreativen Bereichen tätig sind, ob es Theater ist oder ob es Schriftsteller sind oder Journalisten oder Fernsehleute oder Filmemacher oder Künstler. Das ist schon fast so eine Art Selbstverständlichkeit, dass du Leute kennenlernst, die irgendwie in diesen Bereichen arbeiten. Und dann denkt man oft so, wie kann das eigentlich angehen? Weil das ist so eine Geisteswelle einfach nur. Also, dass man praktisch auf so einer Frequenz gemeinsam funktioniert vielleicht und dass sich das anzieht. Das mag sein, aber ich glaube auch, dass einfach, sag ich mal, grundsätzlich dass da eine Befruchtung viele gibt. Leute auch einfach in diesen Bereichen hier tätig sind, ja. Weil Berlin ist diese Stadt, wo es keine Banken und keine großen Firmen gibt. Keine Industrie. Und ich meine, es ist einfach so, wenn du in Frankfurt bist, lernst du halt Menschen kennen, die Anwälte sind oder Banker sind oder in der Hotelbranche arbeiten. Und das ist einfach zum Beispiel auch so eine Sache. Ich meine, Berlin ist eine in irgendwo einer Art und Weise immer noch eine irreale Bubble, irgendeine irreale Stadt. Aber es war sie auch schon, als es die Mauer noch gab. Mhm. Und irgendwie ist wahrscheinlich diese, noch mehr, oder? Oder in den 20er Jahren, ich war auch immer. Es war einfach immer eine Stadt der Gegensätze und auch immer nur eine bestimmte Szene, die in dieser Bubble leben durfte. Und die andere war auch ein bisschen, also ich meine, es ist ja auch immer in Berlin immer noch diese zweigeteilte Stadt. Und dabei ist diese Bubble, von der ich jetzt meine, nicht nur geprägt durch Erfolg. Also ich meine, geprägt durch die, ich sag mal, die Herkunft, also dieses Kreativsein, ja. Aber auch davon gibt es Leute, die sind wahnsinnig erfolgreich und andere sind natürlich nicht so erfolgreich, ja. Aber Berlin ist doch absurd in seiner Bubble. Also ich finde es auch immer faszinierend. Berlin ist natürlich deswegen auch nicht London und New York, wo es auch wirklich wahnsinnig viel Geld gibt und nochmal eine ganz andere Art der sozialen Schichtung und auch die Möglichkeit, ganz andere Leute kennenzulernen. Ja, also wir sind hier auch relativ noch auf harmlosem Grund. Stimmt, ja. Aber ich meine, da gibt es ja auch noch eine Industrie. Also London, New York, das sind ja große Industrien, was uns ja hier fehlt. Und genau, deswegen kann da dieses Geld und Kultur praktisch besser Hand in Hand gehen. Da gibt es vielleicht auch eine ganz andere oder in den skandinavischen Ländern zum Beispiel und gibt einen ganz anderen Umgang mit Kunst und Kultur kaufen. Also da ist für junge Leute schon was ganz anderes. Da kauft man sich dann halt Bilder. Mhm. Das ist was ganz Reguläres. Für uns ist es eigentlich, das musste man sich so ein bisschen anlernen, glaube ich, auch erst, oder? Ja. Dass man halt wirklich auch selbst zum Konsument wird. Also, dass du nicht nur schaffst, sondern dass du auch sagst, okay, gefällt mir jetzt das Bild, das gehe ich mir jetzt kaufen. Das ist wahrscheinlich so, meinst du, das hat sowas mit der deutschen Herkunft zu tun? Ich glaube, ja. Ich glaube fast, ja. Also, weil in Skandinavien ist ein ganz anderes Selbstverständnis. Die haben ja auch zum Beispiel, hast du ja auch als Deutscher nie eine Wohnung gekauft. Nee, genau. Also ich meine, das ist ja auch das Berlin. Nee, so gleich ein Haus, ist klar, genau. Ne? Ja, aber auf dem Land. Also in der Vorstadt, das Einfamilien, das Reihenhaus. Aber die Sache ist ja, dass in Berlin ja genau das ist das Thema ja mittlerweile auch ist, weißt du, dass du halt eben auch an so das Geld oder das Thema Geld, das Thema Einkunft und sowas auf einmal eine Rolle spielt. Das hat ja jahrelang, war es kein großes Thema, ja. Als wir hier angekommen sind, da konntest du einfach die Atelierflächen, die Ateliers wechseln, ja. Nach 2 Jahren, dann war es auch, komm, jetzt fahr ich mal woanders hin, ja. Habe ich schon verwohnt, jetzt gehe ich woanders hin. Ja, oder ja, aber es war möglich und du hast einen schönen Raum gefunden und du konntest tolle Wohnungen finden und diese Idee, wenn heute mir jemand erzählt, ich suche eine Wohnung und da waren 200 Leute, die in der Schlange standen, das sind ja Dinge, die habe ich nie kennengelernt. Ich habe immer auch von dieser Stadt insofern natürlich profitiert, von dieser wahnsinnigen Einzigartigkeit, die es auf der Welt ja gar nicht gab, in einer europäischen Stadt so eine Freiräume zu haben, so günstig auch leben zu können. Ja, davon habe ich natürlich profitiert, weil ich auch selber noch erfolgreich dabei war, war ich dann auch in der Lage, davon zu profitieren. Das ist heute, wenn du heute in die Stadt kommst, natürlich komplett anders. Das kannst du vergessen. Ne? Und ich sehe das halt immer so ein bisschen auf der einen Seite nostalgisch, auf der anderen Seite bin ich aber auch mit dieser Stadt groß geworden und bin selber ja auch damit älter geworden und bin selber auch in so einem Establishment angekommen. Das ist natürlich immer so ein bisschen so, dass du denkst, okay, jetzt bin ich alt genug, jetzt auch gut so, jetzt mir ist auch egal, wenn ich jetzt irgendwie Ende 20 wäre oder sowas, würde ich das ganz anders sehen. Und das ist, glaube ich, so die Frage, wie geht heute jemand, der Ende 20 ist, auch damit um, weil der kommt ja sowieso aus einer ganz anderen Welt und hat auch eine ganz andere Verständnis dafür, ja. Und der kann sich das gar nicht vorstellen, wie das hier mal war, ja, also vor 25 Jahren oder vor 28 Jahren, als die Mauer fiel. Was sind so das Interessanteste oder das Schlimmste, was ihr mal über euch gelesen habt in der Presse, im Fernsehen, in der Berichterstattung, was euch so wieder, was euch mal so getroffen hat oder wo es halt, ach stimmt oder ist mir gar nicht aufgefallen oder fand ich schön oder fühlte mich geschmeichelt? Superblast, was waren so bei dir? Also ich glaube, so der erste Artikel, der über mich erschienen war, das war wirklich, da war ich vielleicht 16 oder sowas. Das war dann irgendwie so vor 4 Jahren Kultur, vor ungefähr 4 Jahren, genau, gefühlt. Und da, das war damals hier Rhein-Neckar-Zeitung. Und da wurde mir bewusst, dass, und wir haben ein Interview gegeben. Das Interview ist komplett verfälscht dargestellt worden. Natürlich nur mit diesem Gesichtspunkt, wie Graffiti-Writing halt zu gesehen ist und die wollten sich gar nicht damit auseinandersetzen, was wir da machen oder wovon wir da gerade reden. Das heißt also eher negativ. Genau, das war ein Negativbeispiel für mich, um zu verstehen, wie Presse funktioniert. Also ich werde interviewt, sage meine Punkte und werde komplett falsch dargestellt. Mhm. Und genau. Das war für mich eher so ein Negativbeispiel. Und dann der andere natürlich, wenn ich immer wieder als Street Artist bezeichnet werde, weil für mich das eigentlich gar keinen Wert hat. Also weil ich komme aus einer Graffiti-Kultur, habe aber mit Street Art an sich eigentlich überhaupt nichts zu tun, weil Street Art ist ja eigentlich auch eher so ein komischer Begriff, der eher künstlich herbeigesucht worden ist von Leuten, die Sticker und Poster und was weiß ich was da irgendwie machen. Ist natürlich immer so ein schöner, griffiger Begriff, der in Presse und Medien verwendet wird. Deswegen wird der mir auch immer wieder angehaftet. Aber ich sehe mich einfach nur als Künstler. Ich habe praktisch so einen Hintergrund von so etwas, was auf der Straße passiert ist. Aber ich sehe mich nicht darin. Und immer wieder dieses Gespräch führen zu müssen, ist dann irgendwann ermüdend. Aber irgendwann habe ich dann auch aufgegeben, war dann so, okay, links rein, rechts raus und Ich bin Künstler, also von daher. Bei dir, Olaf, was bei dir, wo du sagst, hast dich tierisch drüber aufgeregt oder genervt oder was fandst du gut und sagst, mein Gott, das war auch positiv oder das habe ich gar nicht gesehen. Oder? Nee, das ist, wie war das damals in Nepal? Genau. Na, es ist immer so, es wird immer alles faktisch falsch dargestellt. Ja, also manche Sachen sind einfach richtig und manche sind komplett falsch und das ist immer ganz süß, das zu sehen, wie Leute so Dinge interpretieren und dadurch natürlich dann falsche Fakten irgendwie darstellen. Also von daher, da darf man gar nicht so drauf achten. Es ist immer die Frage, kriegst du den Text vorher zu lesen oder nicht? Und wenn du ihn nicht zu lesen kriegst, dann musst du halt oft überrascht und denkst, oh Gottes Willen, macht schnell die Zeitung wieder zu. Ich finde es immer, ich kann gar nicht dir jetzt einen Punkt sagen, das hat mich besonders geärgert oder das hat mich besonders gefreut. Es ist immer so die Frage, wenn jemand etwas über dich schreibt und versucht, deine Arbeit zu beschreiben, dann kann das einmal komplett in die Hose gehen oder es kann einfach irgendwie auch wahnsinnig charmant sein. Und da gibt es Beispiele, wo ich sage, um Gottes Willen, der hat sich, glaube ich, noch nie mit dem Thema Kunst oder irgendwas auseinandergesetzt und schreibt jetzt das. Und das ist halt oft so, auch gerade bei so Kultursendungen. Ich habe ja so viel auch früher mal, so bin ich dann interviewt worden für, was weiß ich, wie sie alle heißen, ja. Polylux und Arte und Deutsche Welle und so. Und da kommt es immer drauf an, wer interviewt dich da. Und dann sind es oft Leute, die aber eigentlich gar nicht so wissen, wer du bist oder was du machst. Die wollen aber eigentlich einen guten Film haben und dann haben die eigentlich keine Ahnung und das wird dann oft peinlich. Aber es gibt auch fantastische Leute, die so einfach Dinge über deine Arbeit sagen, wo du sagst, wow, das habe ich denen gar nicht erzählt. Also wo kommt das her und wie kriegen die das hin? Es war jetzt gerade ein ganz toller Artikel über mich im FAZ-Magazin und die hat so wahnsinnig schön geschrieben. Also da haben so manche Leute so ein kleines Tränchen verdrückt. so schön war das. Und das gibt's auch. Also es gibt so Leute, die das so wahnsinnig wahrnehmen können. Ich hatte jetzt gerade zum Beispiel so eine Präsentation meiner Stoffkollektion bei so einem Hersteller in Süddeutschland. Die haben noch so die größte und beste Weberei Deutschlands. Und die haben zum Beispiel zu dieser Präsentation als kleine Überraschung die Chefredakteurin von Weltkunst eingeladen und die kam und hat dann so eine Laudatio gehalten, aber die hat das so wunderbar gemacht und da habe ich auch wieder gesagt, wow, wie kann die das so beschreiben, auch mit dieser sphärischen und mit dieser trotzdem intellektuellen Idee, ohne das irgendwie so Mädchen-Frauenschrift-Zeitschrift-mäßig darzustellen, was auch so oft so sein kann, so ein Blümchentext. Und das sind immer so interessante Geschichten. Wer kriegt wirklich mit, was sich, weißt du, hinter der Kunst befindet? Was gibt es da noch? Die zweite Seite, so ein bisschen die dunkle Seite und so weiter. Die Verbindungen, das ist wichtig. Und das ist etwas, wo ich dann erfreut das lese und andere Sachen denke ich nur so, Gott, schnell zu und hoffentlich sieht es keiner. Weil du es gerade angesprochen hast, das war auch dieser Artikel, den ich wirklich gelesen habe in der Weltkunst über diese besagte Frau, die es geschrieben hat. Und da dachte ich mir, okay, das muss entweder ein sehr, sehr intensives Gespräch gewesen sein oder sie hatte vielleicht auch das gewisse Gespür dafür. Sie hat auf jeden Fall das Gespür dafür und ich habe da zum Beispiel auch jetzt auch mit der FAZ dieses Interview gehabt. Das war kurz, aber der Text war fantastisch. Also das Gespür dafür muss da sein. Mhm. Aber ich meine, wenn du die Chefin von der Weltkunst bist, dann solltest du einen gewissen künstlerischen Hintergrund haben. Ja. Die sprachliche Handwerk und Möglichkeiten dann auch besitzen, praktisch. Nein, das ist natürlich klar. Aber ich finde, es wird heute auch den Künstlern werden heute auch Interviewpartner vorgesetzt, die überhaupt keine Ahnung haben. Und das wird dann auch für den Künstler schwer. Und ich habe nichts dagegen, wenn jemand naive Fragen stellt. Überhaupt gar nichts, ja. Es ist ja auch immer der Kontext. Aber wenn du zum Beispiel dabei gefilmt wirst, wenn es um deine Arbeit geht, wenn du in irgendeinem Zusammenhang dargestellt wirst und dann kommt dann der Text aus dem Off, also schlimmer als die Meintelmännchen, du kannst da nicht mehr werden. Weißt du, so irgendwie sowas, was überhaupt nichts mehr mit den Bildern zu tun hat, ja. Und das finde ich immer sehr interessant. Also da habe ich schon so ein paar Sachen erlebt. Oioioi. Das ist ja das Schöne, warum wir diesen Podcast machen. Da können wir endlich mal die Fakten erzählen, die wirklich stimmen und können diesen Qualitätsjournalismus, der in der Branche teilweise, sage ich mal, etwas hinterherhängt, vielleicht auch mal etwas aufpäppeln, beziehungsweise auch vielleicht auch damit etwas bereichern. Wie geht's jetzt für euch weiter? Was steht denn als nächstes auf dem Programm? An großen Ausstellungen, Projekten. Also ich bin in China für 10 Tage und mache dann Kinderworkshop und mache eine kleinere Ausstellung. Mhm. Was geht es in dieser Ausstellung? Im weitesten Sinne um meine Bilder. Also ich meine, im Prinzip ist es größere, kleinere Bilder, die alle vor Ort geschaffen werden. Also in China dann? Genau. Okay. Also das ist gerade in Vorbereitung. Wenn ich ankomme, sind praktisch die Leinwände bereit und dann kann ich loslegen. Mhm. Und dann, genau, und dann noch Kinderworkshop, dann kann ich hoffentlich noch ein paar Wände machen und sowas. Und was machst du mit den Kindern? Wie alt sind die? Woher kommen die? Die sind zwischen 10 und 14 Jahre und sind auf so einer Art Kunstschule, die sie neben ihrer normalen Schule noch machen. Okay, also noch freiwillig quasi das Ganze machen. Genau, mhm. Genau. Das ist so ein Projekt, wo. Wie bist du da rangekommen oder wie ist das entstanden? Das über Freunde, Partner, also Geschäftspartner, mit denen ich arbeite, mit denen ich längere Zeit schon arbeite, die wiederum Verbindungen zu China haben und dann bin ich öfters mal hingefahren, dann lernt man Leute kennen, zum Beispiel eine der Chefin von der Schule, mhm. Die selber auch Kunst sammelt und genau, ihre Tochter ist auch da. Von daher. Und die kamen dann auch nach Berlin. Habe ich praktisch einen Workshop hier auch in Berlin gehalten. Haben wir schön oben am Mauerpark die Wände angeschaut. Inspiration geholt, ja. Ja, genau. Toll. Und genau. Und deswegen machen wir jetzt das Ding in Hongkong und in Shenzhen und wird interessant. Und ansonsten sind noch so ein paar kleinere Projekte, über die ich jetzt gerade noch nicht sprechen kann, die aber zum Ende des Jahres praktisch veröffentlicht werden. Okay. Olaf, was gibt es bei dir auf der Agenda? Ich arbeite halt, wie gesagt, gerade für einen großen französischen Kunden. Da bin ich bis Ende des Jahres mit beschäftigt. Ich mache gerade so eine Art Winterkollektion für 2019 für die. Muss deswegen ab und zu mal nach Paris und dann mache ich ein Buchprojekt für den Prestel und Random House Verlag. Ein freies Buch über, es ist ein florales Buch im Grunde genommen, es ist eine Art Erwachsenen-Kinderbilderbuch über Heilpflanzen, aber ein sehr sphärisches Buch, das so kleine Geschichten jeweils um diese jeweiligen Heilpflanzen erzählt, die ich porträtiere. Und ich habe eine Anfrage für eine Kooperation für eine limitierte Art Kollektion für einen großen Porzellanhersteller, einen ganz berühmten. Mhm. Und, sehr neidisch. Da werde ich mich mit befassen müssen und auch die Zeit dafür erstmal haben wollen und nutzen können. Und dann werde ich nach Südafrika fahren, aber diesmal nur privat. Und wenn ich zurückkomme, wollte ich eigentlich für meine nächste Ausstellung arbeiten, die irgendwie, sag ich mal, im späten Frühjahr 2019 stattfinden soll. Das klingt sehr gut. Wo kann man eure Kunst denn sehen? Also jetzt innerhalb. Gesehen von Instagram. Genau, jetzt innerhalb und außerhalb von Berlin. Also wenn jetzt unsere Hörer sagen, Mensch, das macht jetzt Lust auf mehr, wo müssen sie da hingehen? Ab nach Kapstadt. Also alle Sachen da unten gelagert. Die kommen jetzt alle zurück. Also meine Arbeiten aus Kapstadt kommen jetzt, jetzt ein paar Arbeiten, die ich in den letzten Jahren nicht verkauft habe dort, weil ich ja eine Galerie dort hatte, die mich ausgestellt hatte. Die kommen jetzt zurück und sollen auch Teil der neuen Ausstellung dann hier in Deutschland werden. Und ansonsten bin ich hier vertreten bei Anna Lüpertz und die wird es jetzt in Deutschland auch machen. Und ansonsten habe ich aber auch vor, mit einem anderen Künstler, den ich auch auf der Bambi-Sapphire-Geschichte kennengelernt habe, wahrscheinlich eine Ausstellung in Hamburg zu organisieren. Das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern, da werden wir sehen, aber es gibt so ein paar neue Sachen nächstes Jahr, die für mich ganz wichtig sind. Ich möchte mehr mich mit diesen freien Themen, wie zum Beispiel dieses Buchthema, das ist ganz interessant, ich werde mich mit, das ist wie eine Ausstellung, im Grunde ist ein Buch immer wie eine Ausstellung. Du arbeitest, kannst dich quasi so ein bisschen verstecken und einfach an diesem Projekt arbeiten, das ist auch ganz spannend. Das ist das Gleiche wie mit Ausstellung. Du brauchst diese Zeit, du musst einfach diese Zeit nehmen, um an diesen Projekten zu arbeiten. Und ich habe sogar weil du das gerade mit China sagst, finde ich natürlich fantastisch sowas. Nur ich bin da jetzt nochmal so, dass ich jetzt so ein Projekt natürlich jetzt nicht in der Hand habe. Aber ich habe mir schon fast überlegt, ob ich mich vielleicht sogar für so eine Art Artist in Residence mal bewerbe. So ein bisschen so weg von der Welt zu sein, aber trotzdem diese Verbindung mit anderen Künstlern zu haben und so einen Austausch auch zu haben. Und auch vielleicht auch dieses Risiko einzugehen, so eine Menschen, also Menschen mit 4 Wochen mit Menschen zusammen zu sein, die du nicht kennst und wer weiß, was daraus resultiert. Das sind ja Dinge, die finde ich ganz spannend im Moment. Das sind so Sachen, die ich gerne nächstes Jahr vielleicht nochmal machen möchte. Wie können Leute euch denn folgen, verfolgen und zu erfahren, was ihr macht, wo ihr seid, was es als nächstes von euch gibt? Was sind denn so die Instagram besten? Ist immer das Beste, würde ich sagen, weil da auch, Instagram, ja. Aber das gleichzeitig auch Facebook. Also die Website natürlich, klar, ist Website, Instagram, Facebook sind die Sachen, wo wir das machen. Also ich habe zum Beispiel persönlich keinen Newsletter, weil ich muss gestehen, ich bin eine One-Hand-Factory. Ich kann einfach nicht mehr als das, was ich mache. Und dadurch, dass ich auch, ich arbeite nicht mit Assistenten und so weiter und ich merke jetzt schon, wenn ich viele Projekte parallel bearbeite, noch zusätzlich mein Social Media mache, dann sage ich immer, das reicht vollkommen aus, statt auch noch Newsletter rauszuschicken, weil wer mir auf Facebook oder ich sag mal vor allem auf Instagram folgt, weiß genau, wann die nächste Ausstellung sein wird oder wann das nächste Buch rauskommt oder welches Projekt ich gerade bearbeite. Und bei dir? Ja, das ist genau das Gleiche. Also im Prinzip ist das Instagram, Facebook, Webseite. Webseite ist so ein bisschen brachliegend, die könnte mal wieder so ein bisschen Update bekommen. Die vernachlässigt man ja immer gerne. Genau, also das sind so die Sachen, wo man verfolgen kann und sehen kann. Ich arbeite momentan auch mit einer Galerie zusammen in Berlin, HVW8 heißt die, Heavyweight spricht sich das. Das ist eine LA-Galerie, die praktisch so eine Zweitstelle noch in Berlin hat und um die kümmere ich mich gerade und da werde ich auch 2019 eine größere Ausstellung auch noch haben. Sehr schön. Gut, ihr beiden, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die nette dir, Zeit. Danke dir. Und ich hoffe, dass wir uns in diesem Podcast vielleicht bald mal wieder sprechen können. Und freue mich dann auf euren nächsten kreativen Output. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Dankeschön. Danke dir. Bis dann. Für die Einladung. Gerne. Danke. Tschüss.